Hallo, ich bin der Dominik, ich bin ein Drittel von Ach. Wenn die beiden hier noch arbeiten, darf ich euch noch ein bisschen was erzählen. Genau, also im Wesentlichen wird es so sein, wir nehmen den Podcast normal auf. Was wir hier vorne aber haben werden, ist ein Mikrofon, wo wir versuchen, euch mit einzubinden. Also falls einer Bock hat und es sich ergibt und wir haben keine Ahnung, wann das soweit ist, weil wir, der Philipp und ich, keine Ahnung haben, um was es gehen wird, weil der Jürgen immer ein Thema vorbereitet. Hi, das bin ich. Ja, das ist der Jürgen. Hallo. Applaus für Jürgen. Und weil der Philipp sensibel ist, brauche ich jetzt einen frenetischen Applaus für den Philipp. Dankeschön. Ich würde euch eine Sache bitten, und zwar, und mir fällt das am härtesten, aber die Handys wäre echt cool, wenn die auf Flugmodus gehen würden. Ich weiß nicht, ob ihr ein WLAN hier habt. Also WLAN, wenn an ist, ist kein Problem. Aber die, also wenn Anrufe reinkommen, wäre das kacke für die Aufnahme. Das wäre echt herzallerliebst, wenn ihr das machen könntet. Ja, ansonsten, wie weit sind wir denn, Jungs? Wir sind zwei Daumen nach oben. Ja, zweieinhalb so. Genau, also, ich weiß nicht, ich weiß deinen Nachnamen nicht, ich sag jetzt mal, der Josef hat gemeint, einer von euch zumindest kennt den Podcast schon. Hat den schon mal irgendjemand gehört? Nein? Betroffenes Schweigen? Oh Gott, ist das peinlich. Also, das wesentliche Konzept ist, dass wir eine lustige Geschichte aus der Geschichte aufnehmen oder zumindest eine kuriose. Manchmal ist es auch ganz schön tragisch, was dann eigentlich umso witziger ist. Also es wird vielleicht auch ein bisschen absurder Humor bisweilen. Wundert euch nicht, ihr seid ja schon alle groß. Und ich habe es gerade schon angedeutet, der Jürgen bereitet es vor und der Philipp und ich haben keine Ahnung. Also wenn einer von euch Ahnung von Geschichte hat, dann ist es ziemlich einfach, uns bloßzustellen bisweilen. Das ist ein bisschen das ganze Konzept einer ganzen Sache. Aber ja, soll lustig und spielerisch sein. In der Theorie, in der Praxis klappt es mal mehr und mal weniger. Wollen wir. So, dann wünsche ich euch viel Vergnügen und viel Spaß. Und was cool wäre, wenn am Schluss wir noch ein Foto mit euch machen könnten. So, auch hier für soziale Medien und so. Das wäre total. Ich höre hier ein frenetisches Selfies. Kopfschütteln in der ersten Reihe. Ja, die junge Dame kann dann einfach rausgehen. So, bis denn. Ciao, ciao. Meine Damen und Herren, der unglaublich einmalige Dominik! Also, nur für Comedy. So, es wäre viel witziger gewesen, wenn ihr jetzt gar nichts gemacht hättet. Also, dann. Ihr Geschichtswissen haben Sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und Ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, wir sind's. Hier sitzen wir wieder zusammen. Der Jürgen. Der Dominik. Und der Philipp. Und jede Menge Zuschauer bzw. Zuhörerinnen und Zuhörer. Unglaublich. Ja, die haben das jetzt alles schon mal gehört, aber du erklärst es jetzt ja, weil wir das dann auch noch ins Internet stellen, oder? Ja, ja. Das ist zumindest der Plan. Ja, wir sind hier live in einer Schule. Näheres sagen wir jetzt aus Datenschutzgründen vielleicht nicht oder vielleicht stornen wir es ein. Keine Ahnung, ob es ins Konzept passt. Ich rede nicht mehr weiter um den heißen Brei herum. Wir sind hier vor jede Menge Leute. Das ist ganz toll. Ja, ich würde schon noch ein bisschen weiterreden, weil es ist ja auch nicht einfach nur irgendeine Schule, sondern es ist ja eine Schule mit medizinischem Hintergrund. Mhm. Und damit das Ganze auch irgendwie zusammengepasst wird, man könnte ja schon fragen, ne, was machen jetzt die drei Dullis hier? Ja, und vor allem, wie kommen wir hierher? Was wollen die hier den Leuten an so einer Schule irgendwie mit auf den Weg geben? Ich möchte jetzt nicht sagen, oder ich möchte nicht so weit gehen, zu sagen, dass wir einen Bildungsauftrag haben. Aber ich habe mir natürlich schon überlegt, dass wir irgendwas finden, das auch irgendwie zur Situation passt. Und deswegen habe ich euch eine Geschichte mitgebracht von Josef. Also nicht der Josef, der uns hier mit einer Kiste Bier hergelockt hat, sondern von dem anderen Josef. Der Josef hat uns einen Kasten Bier gegeben? Ja, wo ist der geblieben? In meinem Auto. Das ist eine Frechheit. Da steht er gut. Und vielleicht noch ein Hinweis, es sind alle volljährig, oder? Ja, nee, gut. Fängst du jetzt an, Bier auszuschenken oder teilst du das Bier? Nein, nein. Fände ich aber gut. Josef Lister. Fängst du jetzt schon an? Ja, klar. Also eine Sache müssen wir wenigstens noch sagen. Wir haben die letzte Folge, war unsere Jubiläumsfolge, 2 Jahre 8. Und einfach mal ein dickes Dankeschön an alle, die da eingesendet haben das und stimmt. Feedback gegeben haben. Es war herzerwärmend. Ja, oh, das war ein wenig Wärme in meinem kargen, traurigen Leben. So, jetzt darfst du anfangen. Eine Runde Mitleid für den Dominik. Oh. Joseph Lister wird am 5. April 1827 in Upton, das liegt in Essex, wie ihr alle wisst, nordöstlich von London. Noch nicht von Sealand annektiert, genau. Der wird in Essex geboren. Er ist das vierte von 7 Kindern. Seine Familie gehört zu den Quäkern. Jetzt weiß ich nicht, wisst ihr, was die Quäker sind? Ja, das sind die, die diese 3D-Spiele spielen aus den 2000ern. Ja, genau. Es kommt auch vom Wort Quake, also zu Deutsch zittern. Beben. Es sind quasi, ja, oder? Zittern? Zittern. Mhm. Es sind also die Zitterer. Und lustigerweise ist das eigentlich ein Spottbegriff. Also die haben den nur irgendwann einfach behalten, weil die den cool fanden. Also früher haben sich die Leute darüber lustig gemacht und gesagt, hey, guck mal, die Quäker. Ach, das ist so wie die Nerds und die Geeks, die das jetzt... Die das einfach geowned haben, irgendwann den Begriff, genau. Eigentlich ist es eine religiöse Gemeinschaft und die nennen so sich... So wie Amish, oder? So ja, so ein bisschen. Die nennen sich religiöse Gesellschaft der Freunde, was ich einen sehr schönen Titel finde. Mhm. Und nur ganz kurz, ist eine christliche Religion, aber die verstehen sich eigentlich als Universalreligion. So nach dem Motto, so alle Menschen sind wertvoll und das Licht Gottes wohnt in jedem Menschen. Also so ganz. Und was ist? Und die Voraussetzung ist, dass man Freunde hat? Naja, die hat man ja dann, wenn man da mitmacht. Ah, okay. Und die sind im Grunde, sind die relativ bibeltreu, aber wenig so mit diesem ganzen Klerus und Kirchen und Ritualkram, sondern mehr so im Alltag, ne? Also es geht viel um Gewissen, geht viel um Würde, um Spiritualität und so und weniger um Sport und um andere Freizeitaktivitäten. Sport? Naja, eben nicht. Also Sport ist so bei den Quäkern jetzt nicht so. Also so die biblischen Schilderungen von den Baseballspielen und Basketball und so, das streichen die raus. Ja, genau. Ah, okay. Also jetzt muss ich mal was komplett anderes sagen. Auch wenn es das Publikum massiv überraschen wird, weil es überrascht jeden, aber ich gehe auf die 40 zu. Und ich muss sagen, ich kann dir kaum folgen. Du bist so schnell, dass ich das Gefühl habe, du möchtest einen Rap-Rekord aufstellen. Naja, wir haben ja ein Zeitlimit, ich vorhin erfahren. Aber lass doch einfach jedes zweite Wort weg. Okay. Wissenschaft, eine weniger Freizeitbeschäftigung. Das geht eigentlich ganz gut. Ja, und? Habt ihr die Aussage dann jetzt verstanden? Ja, also Wissenschaft ist bei den Quäkern jetzt nicht ganz so angesehen. So. Ja? Moment. Jetzt habe ich, vor lauter Quatsch, jetzt habe ich es genau falsch schon gesagt. Ah. Wissenschaft ist eine der Freizeitbeschäftigungen, die geduldet sind bei den Quäkern. So. Ja, das ist wirklich eine komplett andere Aussage. Ja, eben. So, danke dafür. Siehst du, das passiert, wenn man jedes zweite Wort weglässt. Ja. Ich stelle mir nur gerade vor, dass die Dame, die jetzt mitverantwortlich ist für dieses erste Bild vom schwarzen Loch, dass die so gefragt haben, ach, das machen sie wohl in ihrer Freizeit. Ja. Voll mein Ding. Ist, also, außer mir hat irgendjemand die Vermutung, dass die einfach einen Glitch haben? Nein, keine Ahnung. Ich meine, die haben hier ein paar Petabyte an Daten zusammengetragen. Irgendwo und dann irgendwas ein Algorithmus durchgerendert und jetzt behaupten sie, das wäre das schwarze Loch. Aber das gab's doch schon mal. Das waren doch die irgendwelche Signale im Weltraum empfangen haben und dann festgestellt haben, das war immer die Mikrowelle im Nebenraum. Das wäre so geil, wenn irgendwann rauskommt, so in 20 Jahren. Es war eigentlich komplett falsch alles. Ja, ich glaube, du führst uns hier ein bisschen jetzt weit weg. Lister. Ja. Lister Senior war Weinhändler. Aber nicht Weinreisender? Nicht Weinreisender, nein. Schön. Aber er war auch einer der wesentlichen Wegbegleiter für die optische Mikroskopie. Oh, ach ja, doch. Ich habe mir jetzt hier noch den Gag notiert, ob der wohl zu tief ins Glas geguckt hat. Oh, der erste Lacher. Yes. Ich frage mich gerade. Verstohlenes Mitleidslachen. Nee, ich frage mich gerade, ob es ein Mitleidslachen war oder ein, der da vorne sitzt. Und dem tut's körperlich weh, solche Witze mitzukriegen und lacht dann da darüber. Das Schlimme ist, dass ich mir die aufschreiben muss. So, das ist das eigentlich Schlimme dran. Ja, der alte Mann versucht witzig zu sein. Ja. Du kannst auch gucken, ich habe auch das noch aufgeschrieben. In Lautschrift, ist sehr schön. Das mit dem Wein ist insofern interessant, als dass bei den Quäkern heute Alkohol total verpönt ist. Was jetzt nicht heißt, dass es nicht heute auch Quäker gibt, die gern mal einen quäkern. Aber eine der interessanten Eigenarten des Vaters ist, er lässt sich beim Anziehen morgens jeden Tag von seinen Kindern vorlesen. Was? Er lässt sich vorlesen? Von seinen Kindern. Wie lang zieht er sich denn an? Weiß ich nicht, aber heute hat man Podcast, ne? Herr der Ringe, Kapitel 1. Jojo, lass dir Zeit. Meine linke Socke, das braucht. Früher musstest du dir da halt irgendwie was anderes einfallen lassen. Ja. Sehr gut. Ich meine, wie übelst würde meine Tochter das abfeiern, wenn sie mir vorlesen müsste. Vater, ich kann nicht lesen. Ich bin 3 Jahre alt. Klein Josef. Wie spricht denn deine Tochter? Vater. Natürlich. Okay. Selbstverständlich. Okay. Klein Josef findet die Mikroskope und die vom Vater zusammengetragenen Ausstellungsstücke eigentlich schon als Kind ziemlich spannend. Und in seiner Jugend zeichnet er auch ganz gerne Skelette. Und jetzt nicht auf so eine blutrünstige und gruselige Art, sondern so eher so anatomisch und mit korrekten Bezeichnungen für die einzelnen Knochen und so. Also wie heißt der Disney-Film, wo er in Mexiko im Totenreich spielt. Oh, der ist so schön. Ich habe so geweint am Schluss. Der heißt wie die Großmutter. Ja, ach Gott, der ist so toll. Mensch. Coco? Coco. Ja. Dicke Empfehlung. Fantastischer Film. Die Großmutter? Ja. Die Großmutter ist Coco. Der Film ist eigentlich nach der Großmutter benannt. Ach so, okay. Ja, nicht von kleinen Josef, die Großmutter. Ja, nee, über die habe ich hier nichts. Aber wenn die jetzt auch Coco heißt, das wäre cooler Zufall. Vor allem ein super Name für Großbritannien. Der Josef verbringt auch viel Zeit damit, Frösche zu zerlegen und zu sezieren und sie dann hinterher auch wieder so als kleine Modelle wieder zusammenzubauen. Genau. Ah, ja. Dann lässt er sie wieder in die Freiheit. Reanimator. Flieg, mein kleiner Frosch, flieg. Hin und wieder präpariert er auch mal einen Schafsschädel, was man halt so macht in seiner Pubertät. Naja, in meiner Pubertät habe ich andere Sachen gemacht. Jugendlicher halt. Okay. Die Schule in Tottenham und Hitchin ist für ihn also auch logischerweise kein großes Problem. Und auch warum ist logischerweise kein Problem, wenn er Frösche zerlegt? Naja, weil er offensichtlich… Ist das ein Zeichen von Schleue? Ja, schon. Würde ich schon sagen. Wenn man die hinterher auch wieder zusammenbringt, schon. Ah ja, alles klar. Okay, dann fange ich mal frühzeitig mit meiner Tochter an. Das neue Ravensburger Puzzle. Ein Frosch in 1000 Teilen. Setzen Sie ihn wieder zusammen. Er legt dann auch nach der Schule gleich noch ein Studium hin, mit einem Bachelor of Arts am Ende. Und im Jahr 1847 entschließt er sich dann nach dem ersten Studium auch noch ein zweites Studium zu machen, weil so Art, Künste, das ist jetzt auch so ein bisschen vielleicht wissenschaftlich nicht so gehaltvoll. Mhm. Er entscheidet sich dann für Medizin. Okay. Raketenwissenschaft. Über Medizin müsst ihr vielleicht noch wissen, die genießt bei den Quäkern einen ziemlich schlechten Ruf, vor allem in der Zeit. Und in der Zeit… Da kommt man nicht so schnell in den Himmel! Ja. Stirb! In der Zeit, aber eigentlich auch nicht nur bei den Quäkern, denn um 1830 rum, wenn du krank wurdest, dann warst du im Grunde ziemlich gearscht. Ja, aber gerade dann soll er doch eigentlich Medizin guten Ruf haben, so ein, oh, da kann man noch was machen. Nee, lass gehen. Irgendwie. Lass mich mal ausreden, weil wenn du nämlich richtig krank wurdest oder vielleicht sogar einen Unfall hattest, dann warst du richtig ernsthaft gearscht. Und wenn du auch noch ins Krankenhaus musstest, dann warst du eigentlich so gut wie tot. Okay. Denn mit ein und derselben Krankheit hattest du zu Hause deutlich größere Chancen zu überleben. Außer du hattest die Kohle, dir einen Chirurgen nach Hause zu bestellen, aber das hatte ja eigentlich kaum jemand. Da hat der so von wegen Infektionsherde und Co. so noch in den 90er oder Anfang der 2000er Jahre gab es noch Teppiche in englischen Krankenhäusern. Schön. Mein Ex-Freund von meiner Schwester, der hat von Siemens halt hier Geräte installiert und die hatten komplett Teppich drin. Und ich glaube, da muss man kein Healthcare-Experte sein, um zu sagen, dass das keine gute Idee ist. Ja, das ist aber auch schon ein ganz guter Hinweis, denn die Frage ist, warum war denn die Situation damals überhaupt so mies? Ne? Also wir schauen uns mal London an, das zwischen 1801 und 1899 von 1 auf 6 Millionen Einwohner angewachsen ist und es versinkt im Grunde im Dreck. Ja? Dreck, Tod, überall, wo du hinsiehst. Die haben Abfall in den Flüssen, die haben offene Massengräber hinter den Kirchen, die haben Berufe mit den schlimmsten Bedingungen, die du dir vorstellen kannst, in den dreckigsten Vierteln der Welt. Die haben, weite Teile Londons sind im Grunde eine einzige offene Kloake und selbst bei den Schönen und Reichen lauert überall Gift. Ne? Ich sag nur Arsen in grünen leuchtenden Tapeten. So. Ja, schön. Also ein bisschen wie in Fürth. Ich habe mir noch überlegt, mache ich Nürnberg-Fürth-Witz, aber nein. Es gibt da eine Geschichte von einem Patienten, der mit einer offenen Fraktur ins St. George Hospital eingeliefert wurde. Und mit 3 wieder rauskam. Und der hat Schimmel und Maden in seinem Bett entdeckt und hat sich aber noch nicht mal drüber gewundert, genauso wenig wie seine Bettnachbarn, weil die dachten alle, das wäre vollkommen normal. Das muss so? Das gehört so. Ja. Okay, wo kommt der Fun in Fun Fact? Der kommt Fun Fact. Okay. In viktorianischen Krankenhäusern verdient der Chef Ungezieferfänger, also der die Läuse aus den Betten sammelt, der verdient mehr als der Chirurg. Und das, wo es 1840 im Grunde gibt es überhaupt keine festangestellten Chirurgen. Ja, also. Sekunde, wir könnten die Sendung heute auch einfach das nächste Mal nochmal machen, aber in einer Schule für Leute, die so Ungezieferbeseitigungen erlernen. Ja, genau, da wird es auch gut passen. Ja. Genau, also Chirurgen, wenn sie überhaupt, die hatten dann Privatpraxen, aber im Grunde waren das arme Schweine. Also die waren wenig angesehen, die hatten im Grunde ein ganz schlechtes Einkommen. Das waren auch eigentlich nur Handwerker. Aber ja, und überleg mal, du hast einen Arbeitsunfall, in welchem Umfeld du dann bist. Ja, genau. Da gehe ich dann. Trag mich heim, aber sie bluten. Ja, deswegen. Manche Krankenhäuser gehen sogar so weit, dass sie nur Patienten aufnehmen, wenn die direkt genug Geld für ihre Beerdigung mitbringen. Ja, kann man machen. Auch spannend, Arzneimittel bestehen weitestgehend aus Dingen wie Heroin, Opium, Kokain und aber auch noch viel giftigeren Substanzen. Sekunde, ja? Warum wollte man nicht in ein Krankenhaus? Weil da auch Quecksilber mit drin war und Arsen und andere Dinge, ja. Eine der größten Gefahren für dein Leben in jener Zeit war aber im Grunde ein operativer Eingriff. Also wenn dich dann jemand operieren musste, da war es eigentlich schon. Aber ich weiß auch warum. Ja. Weil es die Narkose noch nicht gab. Sehr gut. Ja. Lachgas war zwar 70 bis 80 Jahre vorher erfunden worden, aber das war viel zu unzuverlässig für Operationen. Also nehmen wir lieber gar nichts. Naja, man hat es dann zum Beispiel mit Narkose, mit Hypnose als Narkosemittel versucht. Oder man hat oldschool die Leute einfach K.O. geschlagen. Ja, auch das. Das mit Hypnose war jetzt auch nicht so der Killer. Ja. Im Jahr 1842 kam dann aber ein Amerikaner, der hieß Crawford Williamson Long, der kam dann auf Äther. Und der hat als erster im Jahr 1842 mal Äther eingesetzt, um jemanden zu operieren. Und das hat wahnsinnig gut funktioniert. Ja, ist der Crawford mit Vornamen? Der hieß Crawford, ja. Mit Vornamen. Okay, danke. Was ist denn Äther genau? Ich möchte jetzt hier mal weiterlesen, ja. Nein, im Ernsthaft, was ist? Also, aber das wissen die Leute hier im weißt Publikum du noch nicht, was Äther ist? Das ist ein Gas, oder so. Na Moment, das kriegst du aber auch in flüssig, weil das haben auch Leute mit Wein zusammen getrunken. So als Spaßdroge. Okay. Was ist denn Äther? Kann das jemand hier beantworten, was Äther genau chemikalisch? Genau chemikalisch. Wir haben hier ein Mikrofon. Eine Wortmeldung. Ja, bitte. Ich weiß es nicht genau, was es chemikalisch für eine Formel hat, Äther. Äther verdampft relativ schnell und diesen Dampf atmet man dann ein. Man hatte früher so eine Maske über den Mund, in dem man, also sieht aus wie so ein Mikrofonschutz. Da hat man diese Äther drauf getropft und den Dampf daran hat man eingeatmet. Und dann war man für eine kurze Zeit dann... Genau, aber was es im Grunde ist, wo es herkommt, wie man es gewinnt, wissen wir nicht. Ne? Aber, und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, habe ich in einem anderen Podcast gehört, dass die Studenten sich als Spaßsache mit Alkohol zusammen reingedreht haben. Na ja, klar. Und dann ist Leuten aufgefallen, boah, wenn die besoffen sind und hinfallen, den tut ja nichts weh. Ach so, kann man drauf. Und so ist man wohl drauf gekommen, dass es eine gute Idee ist, das den Leuten zu geben. Das klingt vernünftig. Die haben neulich eine Frau entdeckt, die irgendwann mit 70 darauf aufmerksam gemacht wurde, dass das nicht normal ist, dass sie keine Schmerzen hat. Es gibt wohl Menschen, die können keinen Schmerz empfinden. Ja. Und die hat sich das ganze Leben halt nichts gedacht, weil sie kannte das Konzept Schmerz halt ja, nicht. Ja, also das gibt's, aber normalerweise habe ich mir von einem Neurobiologen erklären lassen, normalerweise werden die Leute nicht sehr alt, weil die einfach total dumme Dinge tun. Ja, ja gut, dann langst halt auf die Headplatte drauf und lernst nicht genau. Daraus, ne? Genau. Also die nehmen dann halt mal so das heiße Teewasser einfach so. Die reden nicht um den heißen Blei herum. Das auch nicht. Die langen Reihen. Okay, Äther. Als jetzt dann 1846 rum die ersten Zahnärzte auch angefangen haben, mit Äther irgendwie zu experimentieren, war das im Grunde der Anfang von so einem richtigen Äther-Boom. Ja? Und im Zuge dieses Booms gelangt die Kunde dann auch... Was? Äther, kaufen Sie einen Äther! Ja, genau ja. So war's. Ich überlege mir, wenn die Leute wollen ja heute schon nicht zum Zahnarzt, stimmt vor in der damaligen Zeit. Ja gut, aber wenn es eine Vollnarkose gibt, dann würde ich auch problemlos zum Zahnarzt gehen. Du würdest dir doch keine Vollnarkose geben lassen. Doch, das fände ich voll geil. Zahnarzt. Ein bisschen Plug-in für einen, geben Sie, komm, Äther her damit. Voll. Ich hasse Zahnarzt und ich finde Vollnarkosen total geil. Das ist einfach nur bedenklich, was du hier sagst. Das Schöne ist auch, wir sind ja direkt gegenüber von einem Klinikum. Wir können auch mal irgendwie Expertisen einfragen. Die Ersten überlegen, ob sie die Polizei rufen sollen. Und mit was? Mit Recht. Also, die Kunde von dem Ätherzeug gelangt dann natürlich auch ans University College Hospital in London, wo auch Lister jetzt gerade sein Studium beginnt. Und dort an die Ohren von Robert Liston. Da müsst ihr jetzt aufpassen, ne, dass ihr den nicht verwechselt, weil Lister und Liston sind zwei unterschiedliche Leute. Mhm. Ja. Und Liston, der ist zwar skeptisch, denn immerhin handelt es sich bei diesem Äther ja um einen, wie er sagt, Yankee-Trick. Ja. Aber er ist auch neugierig. Ja. Und was macht man, wenn man skeptisch, aber neugierig ist? Ausprobieren! Man testet dann jemand anderem. Genau. Man lädt sich das ganze Operationstheater, also früher wurden ja Operationen in so großen so Auditorien, ne, wo man so dann in so Rängen nach oben saß als Zuschauer und unten wurde dann irgendein armes Schwein aufgeschnitten. Naja gut, aber so. In Teilen gibt es das ja immer noch. Das aber eher als Lehrmittel. Genau, in der medizinischen Ausbildung. Früher war das eher so zum Zeitvertreib. Ja, aber ich stelle mir das immer vor, dass dann Leute auch oben saßen und dann, ja gut, Popcorn vielleicht noch nicht, aber dann irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Nüsse geknappert haben und irgendwie Zugabe gerufen haben und geboot, wenn einer überlebt hat oder so langweilig. Ist jetzt dein Ernst? Da konntest du einfach zuschauen, oder was? Ja. So, wenn du Samstagnachmittag nichts vorhattest, gehst du rein und schaust den OP an. Im Grunde war das so. Das ist ja geil. Und das mit dem Äther, das hat sich natürlich auch rumgesprochen und dementsprechend war an dem Tag, wo er das angekündigt hat, dieses Operationstheater auch knüllevoll. Also die mussten... Wir wollen den Äther sehen, wir wollen den Äther sehen. Genau, die mussten dann auch teilweise das wieder räumen, damit er überhaupt irgendwie sich bewegen kann, ja, um den Patienten herum. Vielleicht noch kurz ein paar Worte zu Liston. Der ist ein akademisch ausgebildeter Arzt, so ein richtiger Gentleman, ja, ein Mann von Welt, Teil einer gesellschaftlichen Elite. Sowas wie ein Golfclub, ja. Kann man denn nicht akademisch ausgebildeter Arzt? Naja, ich würde sagen mit der Knochensäge. Das ist eine sehr gute Frage, denn und los geht's. Diese akademisch ausgebildeten Ärzte Ich meine, die gibt's schon eine Weile, ja, aber im Grunde war es üblicher, so einen Chirurg zu haben, ne? Und ein Chirurg war im Grunde ein Handwerker. Ah, du meinst, der hat eine Metzgerausbildung gemacht und dann hat er sich weitergebildet? Ja, fast. Also ein Chirurg hat im Grunde nie einen Vorlesungssaal von innen gesehen, ja. Viele waren sogar Analphabeten. Und im Bestfall lernte ein Chirurg seinen Handwerk als Wundarzt und deswegen gab's auch nach Kriegen halt immer die besten Chirurgen, so, weil die da halt am meisten üben konnten, ja, und am meisten gelernt haben. Und die studierten Mediziner, die gab es auch, aber die behandelten Menschen eigentlich mit so auf Basis alter Schriften, ja. Und oft haben die ihre Patienten überhaupt nicht zu Gesicht bekommen, sondern oft haben die gesagt, ah ja, okay, der hat das Symptom, da hat irgendeiner im alten Griechenland mal dazu Folgendes notiert, also geben wir ihm jetzt, keine Ahnung, eine Pulle Arsen oder so. Um den Mann zu heilen, muss man einmal in Mondwasser im Kreise drehen und ihn dann mit einer toten Katze beträufeln. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und nach 1815 wurde dann die Trennung zwischen Ärzten und Chirurgen so ein bisschen unschärfer, ja. Also es fing dann an, dass Chirurgen auch in ihrer Ausbildung in Medizinvorlesungen tatsächlich gehen mussten und auch sowas Ähnliches wie Krankenhauspraktika absolvieren. Unnötiger Quatsch. Was vorher ja völlig unvorstellbar war, ja. Und das ist eine Entwicklung, an der Listen jetzt nicht unbeteiligt war. Denn der hatte so ein Lehrkrankenhaus und an dem hat er sich ganz stark dafür eingesetzt, dass sich die Chirurgie insgesamt professionalisiert. So, habe ich schon erwähnt, dass ein Chirurg im 19. Jahrhundert hauptsächlich damit beschäftigt ist, irgendwas abzutrennen oder rauszuschneiden, so Arme, Beine, Abszesse. Jetzt mal blöd gesagt, was macht ein Chirurg heute anders, als entweder Sachen rauszunehmen oder Sachen zuzumachen wieder? Naja, öfter auch mal was flicken, so, ja. Ja, das ist ja zumachen, so im allgemeinen Sinn. Das hat man früher jetzt nicht so. Da lag der Fokus weniger auf dem Flicken. Man hat was abgetrennt, aber nicht geflickt. Ja, doch schon. Aber der Fokus lag auf dem Abtrennen. Ja, so. Okay. Heute versuchst du ja eher, möglichst wenig abzutrennen und möglichst viel zu flicken. Ja. Früher war es eher so, möglichst viel abtrennen und nur das Nötigste flicken. Okay. Ja. Aber das kommt halt auch wieder von diesen Wundärzten. Weil, naja, klar. Wenn du halt irgendwie früher halt im Schützengraben gelegen bist und mal schnell das Bein ab. Säbeln musstest, hast du dich halt nicht auf die feinen Details versteift. Also warum genau das wichtig war mit den Amputationen, da kommen wir jetzt gleich noch drauf, aber das war so, ja. Also wenn du irgendwie was am Bein hattest und das war eine offene Wunde, dann war das Bein eigentlich auch schon so gut wie abgeschrieben. Stell dir mal so die Familie von so einem Arzt vor, so 12 Kinder. Papa, ich habe mir das Knie aufgeschlagen. Ja, dann kommt Papa mal mit der Säge. Genau. Robert Liston wird beschrieben als überdurchschnittlich groß, aber auch roh, schnell und gewaltig. Und genau wegen dieser Eigenschaften ist er auch ein ziemlich guter Chirurg. Denn ein Kollege sagte mal über ihn, dem Aufblitzen des Messers folgte so unverzüglich das Geräusch der Säge, dass es fast so schien, als geschähe beides gleichzeitig. Das klingt jetzt makaber. Ist aber, es aber auch. Aber genau das ist das, was die Überlebenschancen von so einem Patienten überhaupt erst sichert. Ja? Also dass er überhaupt eine Chance hat, durchzukommen. Du halt nicht zögerst. Genau, dass du nicht zögerst. Und die Kraft halt einfach auch hast. So, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, so einen menschlichen Knochen durchzutrennen. Nee, und Liston war sogar so kräftig, dass er mit der linken Hand das Blut im Bein eines Patienten stauen konnte. Naja, also sonst andere haben da irgendwie Der hat es abgedrückt oder abgedrückt, was? Abgedrückt, ja. Aschmann. Andere haben da eine Tourniquet verwendet. Das wissen die Leute sicherlich hier auch, was das ist. Das erkläre ich euch jetzt mal nicht. Aber Liston war so stark, dass er das mit der Hand machen konnte, während er mit der rechten Hand das Messer bedient hat. Und das an einem Patienten ohne Betäubung. Und gleichzeitig hat er noch gesungen und geraucht. Das mit dem Rauchen ist auch echt ein Punkt, ja. Mit Zigarren. Also das muss man sich vorstellen, an jemanden, der zappelt halt, ne? Ich meine, versuch dir mal vorzustellen, dir nimmt jemand das Bein ab, ohne dich vorher zu betäuben. Also schau mal da hinten. Ich glaube, ich würde nicht stillhalten. Aber also, ich meine, wie groß ist denn der? 2 Meter und 2,10 Meter, oder was? Naja, nee, aber halt überdurchschnittlich. Wenn der nur 1,50 Meter groß wäre, war es so breit. Also im Grunde, so eine OP läuft so, abdrücken, aufschneiden, dann das Messer zwischen die Zähne stecken und dann sägen und das Bein ist ab. Was ich das Schöne gerade finde, wir haben ja gerade amputiert wird? Nee, aber wir haben ja gerade so einen gewissen Bildungsauftrag und wenn du den Leuten erklärst, wie einfach das doch geht, stelle ich mir jetzt einfach mal so, wir spulen jetzt mal so 20 Jahre oder 10 Jahre in die Zukunft, in einem Nürnberger, sagen wir, in einem Pflegeheim, wird dann das Ganze vielleicht mal in der Praxis angewendet. Guten Morgen, mein Bein tut irgendwie weh. Ah, ich habe da mal was in einem Podcast gelernt. Ich glaube, du überschätzt unsere Möglichkeiten massiv. Ich glaube auch. Also interessant ist, dass bei Liston, bei dem schnellsten Mann im Westend, dass bei dem sowas gerade mal 30 Sekunden gedauert hat. Was für ein Bein? Reden wir jetzt von der Amputation oder von anderen Dingen? Von der Amputation, von dem Bein. Bein amputiert in 30 Sekunden, ja. Von 0 auf 100. Top, ja. Die Wette gilt. Ja, so war der. Und der hat sich dann aber auch einen Spaß draus gemacht, den Rekord zu brechen, weil das klingt irgendwie nicht ganz seriös. Kommen wir gleich noch dazu. Das beunruhigt mich jetzt. Linkes Bein ab und das rechte mit dazu, zum halben Preis. Ja, aber das war halt damals einfach so. Also der war wirklich ein renommierter Chirurg und einer der bekanntesten Vertreter seiner Zunft. Das muss man schon mal anerkennen. Weißt du, wer dabei echt der schlechteste Umsatz macht? Schuhmacher. Was? Der will ja alle keine Füße mehr haben und keine Beine. Okay. Aber der Markt für Secondhand-Schuhe, also für Einzelne, naja, ist ziemlich groß. Ja, aber dann musst du ja immer erst jemand finden, der sozusagen dein Counterpart ist. Naja, das passt dann sicherlich gut zusammen. Ne? Beim einen nimmst du das linke ab, beim anderen das rechte. Ich fand es total schön, in den USA haben sich zwei gefunden, die haben jeweils anderes Bein amputiert und haben die gleiche Schuhgröße und wohnen in der gleichen Stadt. Oh. Und die haben beide jeweils immer den anderen Schuh aufgehoben, haben die irgendwann kennengelernt und haben so festgemerkt, so, sie sind eigentlich so, naja, so. Im Englischen heißt Buddies. Soulmates. Ja, aber Soul heißt ja auch, Schuhsohle. Dann haben sie die Schuhe getauscht. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Also, das Handwerk von Listen ist sehr spektakulär, aber jetzt nicht ganz ungefährlich. Mhm. Einmal schnibbelt Listen. Für andere. Ja. Einmal schnibbelt Listen einem Patienten im Eifer des Gemetzels den Hoden mit ab. Ein andermal trennt er aus Versehen seinem Assistenten drei Finger ab. Was? Und sticht in derselben Bewegung noch einem Zuschauer in den Rock. Wie? Weiß ich nicht, aber der besagte Zuschauer soll sofort an einem tödlichen Schock verstorben sein, der Patient und der Assistent später an Wundbrand. Also drei Tote bei einer Operation. Also auf den Typ hätte ich immer total Bock. Ey, das muss irgendein Rekord sein. Also das muss irgendwie im Guinness-Buch stehen. Jeder von dir bricht ja alle Rekorde. Oh Mann. Also Guter Typ. Ja. Und der betritt jetzt kurz vor Weihnachten 1846 einen prall gefüllten Operationssaal. Wie gesagt, da mussten teilweise schon Leute wieder irgendwie rausgeräumt werden, dass er überhaupt irgendwie die Arme bewegen kann. Ja, ich stelle mir das so vor, wie der so durch die Reihen geht und sich eine Traube, also eine Negativtraube um ihn bildet, weil er alle Angst hat, so, vielleicht zieht er sein Messer. Der hat es oft tatsächlich auch so in den Ärmel gesteckt, sein Messer. Ich bin Wolverine und operiere. Nein. Aber um es vorzuwärmen, dass er dem Patienten was Gutes tut, weißt? Also der hat schon auch an den Menschen gedacht. Dass das Messer nicht kalt ist. Ja, genau. Das ist eine sehr spezifische Sache, die ihm wichtig war. Das ist echt der Herzensmensch. So ja, ein guter Mensch. Schon. Und der steht jetzt schön in diesem vollen Operationstheater und hält ein Fläschchen mit Äther in die Höhe, als wäre es der Heilige gerade. Ja. Schnüffelt selber dran und fällt um. Im Publikum sitzt ein junger Erstsemester, der just gerade für das Medizinstudium nach London gekommen ist. Natürlich unser Josef Lister. Das Zeug knallt geil, nimm das! Und ja, dem wird ein knallt ziemlich... geil? Naja, wie gesagt, das war ja so ein Studentenparty-Ding, irgendwie so sich Äther reinzudrehen. Dem wird ein ziemlich spektakuläres Schauspiel geboten. Denn Listen und sein Äther suchen jetzt erstmal nach einem Freiwilligen. Wer will das Bein ab? Nein, um natürlich mal nur das mit dem Äther auszuprobieren. Mhm. Also, ja, das sagt er jetzt. Es findet sich kein Freiwilliger. Komisch. Wer jetzt gedacht? Also macht das an sich selbst? Nee, es wird der Saaldiener Sheldrake dazu verdonnert, freiwillig zu sein. Und ich zitiere jetzt mal aus dem fantastischen Buch Horror der frühen Medizin von Lindsay Fitzharris. Sheldrake war kein geeigneter Kandidat, denn er war fettleibig, rotgewichtig und seine Leber zweifellos gewöhnt an große Mengen starken Alkohols. Guter Typ. Könnte auch in meinem Jahrbuch stehen. Und an dem wird jetzt mal das mit dem Äther ausprobiert und vielleicht ist auch diese Beschreibung der Grund, warum das nicht so richtig gut funktioniert. Ja, und also mir lässt ja so minimal zu denken, einfach der Titel des Buches, aus dem du gerade zitierst, ob die Sache jetzt wohl so gut ausgeht. Das war im Grunde meine einzige Quelle für diese Geschichte. Also das, Spoiler. Ja. Und also der nimmt jetzt ein paar Züge aus so einer Glocke, wie es gerade schon beschrieben wurde. Mhm. Und da hängt so ein Gummischlauch hinten dran und der steckt in dem Ätherfläschchen und es passiert nichts. Ja? Und mit nichts meine ich, dass Sheldrake vom Tisch springt und wütend, schimpfend aus dem Saal poltert. Ja? Noch mit dem Äther um? Naja, er hat da halt ein wenig geschnüffelt und dann das, also es war nicht fest mit ihm verbunden. So. Ah ja, okay. Dann, genau. Okay. Und jetzt nach diesem großartigen Erfolg rollt auch schon der erste echte Patient herein, ja, denn das war jetzt ja wir nur, haben einen Freiwilligen. Das war jetzt ja quasi nur die Vorband von dem Ganzen, ja, das war nur irgendwie. Okay, klar. Also das heißt, der hat jetzt gerade was zeigen wollen, es hat nicht funktioniert und jetzt kommt ein echter Patient. Ja, war es zerfasst. Ja, machen wir gleich nochmal, oder? Machen wir gleich, das hat so gut funktioniert, das probieren wir gleich nochmal. Mhm. Frederick Churchill ist ein 36-jähriger Butler mit einer schmerzhaften Knochenentzündung am Schienbein. Und Listen hat ihm schon mal vor einem Jahr ungefähr da so ein paar Fremdkörper entfernt aus dem Schienbein, was irgendwie gut funktioniert hat. Und das ist schon erstaunlich, ja, wie wir gerade festgestellt haben, Operationen sind sehr lebensgefährlich. Aber er hat bei einer Nachuntersuchung dann mit seinen ungefaschenen Fingern mal noch so ein bisschen in der Wunde rumgepopelt. Und das Ende vom Lied ist, das Bein muss jetzt ab. Also es hat sich natürlich entzünden und jetzt muss es runter. Also legen Sie Churchill auf diesen Tisch, links und rechts noch ein paar kräftige Handlanger, sicherheitshalber. Kurze Frage, das, also jetzt die Geschichte mit dem Bein ab, das ist doch eigentlich die perfekte Geschichte, um den eigenen Kindern zu erzählen, dass die nicht in der Nase bohren. Weil wenn du deinen Finger vorher nicht wäschst, weißt du, was dann passiert. Aber das ist ja dann die Moral von der Geschichte, ist, ja. Wasch dir deine Hände, bevor du ja. in der Nase popelst. Na, was denkst du, was Voldemort passiert ist? Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Message ist an der Stelle. Naja. Also, links und rechts stehen halt ein paar so Schränke, ja, um dann im Notfall doch einzugreifen. Aber es dauert tatsächlich nur ein paar wenige Minuten, bis der Äther vollbringt, was der Äther auch vollbringen soll. Und der Patient ist tot? Nein. Oh, hallo? Er schlummert. Er ist bewusstlos, ja. ja? Listen kontrolliert jetzt sogar nochmal den Puls, ja, also ist schon hier ein fortschrittlicher Mediziner, ja, kontrolliert den Puls und legt ihm dann noch so einen äthergetränkten Lappen auf die Nase, ja, also für den Fall, dass halt die initiale Wirkung nachlässt, ne, dass der nicht während der OP aufwacht, was, glaube ich, noch schlimmer ist, als wenn du von Anfang an wach bist. Was ist denn da los? Und dann geht's auch schon los. Der Chirurg greift zu seinem Lieblingsmesser. Sein Lieblingsmesser. Das vorgewärmte. Das ist das mit dem besonders vielen Kerben am Griff. Das heißt Elise. Ja, Chirurgen machen ein großes Ding aus ihren Messern. Ne? Also das, jeder hat da so sein kleines Köfferchen immer dabei und die haben da so ganz viele Messer drin. Die haben Namen. Ja, es gibt so ein fast schon ein mythisches Messer, also das Amputationsmesser. Das ist so das Herzstück dieser Messersammlung. Das halten die alle ganz groß in Ehren. Das ist unter Chirurgen damals ein ganz großes Ding. Und also er drückt dann nochmal mit dem Daumen so ein bisschen auf die Klinge und schaut, dass es scharf genug ist. Und dann sagt er, und nun, meine Herren, messen Sie meine Zeit. Also hier, Thomas Gottschalk hätte seine Freude gehabt. Und natürlich machen das alle, also großes Taschenuhrendeckel klappern im Saal, ja, denn er hat ja schon auch einen gewissen Ruf. Die neue YouTube-Challenge, Bein ab in einer halben Minute oder weniger. Und ich möchte euch jetzt gar nicht in allen Details durch diesen Eingriff führen. Aber es dauert nur 30 Sekunden. 28. Oh, 28 Sekunden später fängt ein Assistent den Beinstumpf auf und wirft ihn in eine Kiste voller Sägespäne. Jetzt habe ich gedacht, der wirft ihn so hinter sich und wer ihn fängt, der kriegt als nächstes das Bein ab. Aber er behält da kein Souvenir. Was? Naja. Das Bein! Nein, er ist ja auch noch nicht fertig. Er muss dann noch einen Doppelknoten in die Arteria femoralis machen, alles zunähen und dann Feierabend. Da muss ich an den Typ denken, der in den USA sich tatsächlich hat ein Stück von bei ihm entfernten Gewebe aus dem Bein geben lassen und hat es gebraten und gegessen. Ew. Die Geschichte hast du schon mal erzählt und die wird nicht besser. Ja, das erinnert mich nur daran. Das ist echt verdammt widerwärtig. Ja, da gebe ich dem Dominik ausnahmsweise mal recht. Ja, danke. Ja, ist es auch. Kurze Zeit später erwacht Churchill und erkundigt sich, wann es denn nun endlich losgehe. Als er dann aber seinen Beinstumpf in dieser Kiste sieht, fällt er sofort zurück in Ohnmacht und diesmal ganz ohne Äther. Hm. Lister, also der, haben wir ja gesagt, ne, der saß in den Zuschauerreihen, der hat es irgendwo von hinten irgendwie mitverfolgt und dem wird in dem Moment bewusst, dass der Berufsstand des Chirurgen, dass dem jetzt was ganz, das ganz Großes. Das ist der Großes, neue heiße Scheiß. Ja, genau. Dass das sich jetzt nachhaltig verändern wird von diesem Tag ab. Also der hat es in dem Moment schon erkannt und der war total baff, ja. Auch die Zeitungen drehen komplett am Rad. Am nächsten Tag steht in den Schlagzeilen, wir haben den Schmerz besiegt, ja, und ähnliches Zeug. Noch ein Fun Fact. Die erste Äther-OP in Deutschland. Doch, Fun. Ja, ich habe ganz viele Fun-Facts, das ist der Hammer. Die erste Äther-OP in Deutschland wird wenige Wochen später von einem Erlanger Chirurgen namens Johann Ferdinand Heifelder durchgeführt. Ums Eck. Wahnsinn. Ja, ja. Aber der hat keinen Zeitrekord aufgestellt, das klingt nicht sehr deutsch. Nee, der hat auch nur einen Abszess am Arsch entfernt. Also ich weiß nicht, ob es da eine eigene Zeitkategorie gab. Dafür braucht man Äther. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine schöne Alliteration. Vielleicht war es ein großer Abszess, ich weiß nicht. Was? Welche Alliteration? Abszess am Arsch mit Äther. Ja, das mit Äther jetzt nicht mehr so ganz, aber ja. Ich möchte euch jetzt nicht gleich wieder den Spaß verderben, aber die unmittelbaren Folgen einer Amputation zu überleben, ist das eine. Sich davon aber wieder zu erholen, ist noch was ganz anderes. Ja. Kleiner Ausblick, sofort ist die Äthernarkose, wie es Lister schon vermutet hat, der neue Standard in der Anästhesie quasi oder überhaupt erstmal ein Standard in der Anästhesie. Vorher gab es ja im Grunde nichts, was man irgendwie verwenden konnte. Und in den nächsten beiden Jahren wird die Mortalitätsrate bei Operationen aber trotzdem erstmal stark ansteigen. Naja, das ist doch diese Sache, wenn du was Neues irgendwo einführst, dann? Läuft es mir erstmal schlechter als vorher, selbst wenn es langfristig besser wird. Aber warum? Ich kann mir jetzt zwei Sachen vorstellen. A, dass du plötzlich Sachen operiert gekriegst, wo du vorher gesagt hast, komm, das vergiss es. Und zweitens, dass man halt mit dem Äther vielleicht noch nicht so ganz dosiermäßig gut umgehen konnte. Ja, das sind tatsächlich genau die zwei Punkte. Also das mit dem Äther ist jetzt erstmal nicht ganz so dramatisch, aber es ist schon so, dass die Chirurgen früher einfach höllisch Respekt hatten, Leute aufzuschneiden und irgendwas zu machen, wenn es nicht irgendwie sein musste. Und seit dem Äther wird jetzt einfach wie am Fließband operiert, ja. Und das halt ohne Hygienevorschriften für Patienten, Ärzte oder Zuschauer. So, teilweise mussten die ja auch mit Kerzen operieren, ne? Also es kam auch öfter mal vor, dass zumindest dem Operateur irgendwie Kerzenwachs irgendwo in den Nacken getropft ist oder so. Also Naja, solange es bloß in den Nacken vom Operateur ist und genau. Nicht so, oh, Magen ist offen, oh ja. Und so ungefähr muss man sich das vorstellen. Also deswegen ist es auch kein Wunder, dass dann jetzt plötzlich irgendwie die Leute trotz Äther einfach noch mehr wegsterben bei Operationen. Aber das, was du vorhin erzählt hast mit dieser Killer-Operation, wo die zwei Leute gestorben sind so nebenbei, das ist, was ich auch im Gedächtnis habe, dass ganz viele bei der OP gestorben sind, so wenn irgendwas amputiert wurde vom Schock. Ja, genau, aber ja. Weil sie halt nicht in der Große waren. Ja, genau. So. Das war vorher und das so. Und das ist jetzt ein Riesen, aber das fällt weg und dafür wird aber jetzt wesentlich mehr quantitativ quasi operiert. Dadurch, dass halt wenig Hygiene gibt, sterben jetzt viele. So, und die Frage für mich noch, gibt es ein zu viel von Äther? Also was der Philipp gerade gesagt hat, also kannst du eine Überdosis davon haben? Oder ja, was klar, ist da? Du kannst es schon auch falsch dosieren. Ich meine, das ist ja aber jetzt auch… Aber da sterben dann auch die Leute dran. Ich weiß jetzt nicht, ob das ultimativ zum Tod führt, aber ich denke, du kannst schon auch Äther so dosieren, dass du dran stirbst. Wenn der Körper geschwächt ist und du halt dann noch eine Überdosis hast, dann ist halt… Genau, aber das ist ja auch, warum Anästhesie auch heute ja immer noch ein Riesenthema ist. Das ist ja nicht so, als wäre das ein komplett gelöstes Problem, ja, sondern das ist momentan eigentlich fast das größte Risiko bei einer Operation. Ja, aber das ist aber, also nach meinen begrenzten Erfahrungen, das ist schon echt krass, wie weit wir da sind. Also verglichen mit damals? Ja, aber ich wollte gerade sagen, frag mal deine Kinder in 100 Jahren, das die werden sich totlachen über das, wie wir heute operieren und irgendwie Medizin machen. Ja, mein Papa ist ja ein alter Klugscheißer, ein richtig sturer Franke und der ist mal operiert worden und hat den Anästhesisten noch so richtig klugscheißerisch gesagt, ja, das wird für mich aber nicht reichen. 3, 2, 1 und weg war er. So. Und das ist auch das, warum ich Narkose so geil finde. So, das ist so ein Gefühl von, du kannst dich überhaupt nicht wehren. In einem Moment denkst du noch, du bist komplett klar. Da und stehst dann, du drauf, ja. Das ist der Hammer. Du kannst ihn nicht wehren. Ja, das kann ich dir auch geben. Das wird so schön warm im ganzen Körper und dann so. Okay. Bekannte von mir hat mit einem Anästhesist gewettet, dass er noch bis 10 zählen kann. Keine und wenn er es schafft, dann kriegt er einen Kasten Bier. Er hat es noch geschafft, aber der Anästhesist hat sich nicht mehr blicken lassen. Warum? Hä? Ja. Was? Weil der ist ja dann ja weg und du siehst doch den Anästhesist nach der. Ach, der kannte den ja nicht dann. Nee, die haben sich einfach da irgendwie kennengelernt, auch orthopädisch. So. Nee, aber der muss doch da dabei bleiben bei der Operation. Also. Ja, aber dann ist der Typ doch weg. Hm. Also so. Ach so. Wahrnehmungsmäßig. Und als er aufgewacht ist. Aber er ist schon dann auch irgendwann eingeschlafen. Aber erst nachts. Ja. Okay. Aber der hat halt, also ich glaube, der 65 macht 19. In den ersten 3 Jahren, die Joseph Lister in London mit seinem ersten Studium verbracht hat, ist aus ihm ein großer, schöner, aber oft nervöser, stotternder junger Mann geworden. Ein schöner Mann. Ja, man sieht ihn sehr oft tief in Gedanken versunken auf und ab gehen. Ein Schöngeist. Ein Schöngeist, ja. Also er ist sehr in sich gekehrt und auch relativ schüchtern. Und schon kurz. Dann benutzt Dave dem auch Äther oder wie? Schon kurz bevor er 1847 offiziell mit dem Medizinstudium beginnt, sind in seinem Haushaltsbuch Ausgaben für Pinzetten und den Messerschleifer zu finden. Nee, nicht für Äther. Aber dann noch eine Ausgabe von 11 Schilling für ein nicht näher spezifiziertes Körperteil, an dem er wohl schon mal einfach anfängt, so ein bisschen zu üben. Mhm. Ja. Aber kannst du da nicht irgendwie, keine Ahnung, zum lokalen Metzger und dir ein bisschen ein Schwein geben lassen oder so? Kannst, aber du kannst auch einfach zu einem Leichenbestatter oder sonst wem und dir einfach einen Arm geben lassen oder so. Das ist ja widerwärtig. Warum? Naja, das ist ja so Leichenschändung und so. Ja, du musst es ja irgendwie lernen. Das nehmen wir nicht so ernst. Ja gut, aber du kannst ja heute auch immer noch deinen Körper der Medizin vermachen. Zum Beispiel, wenn du sagst, naja, da dürfen auch mal Leute… Aber zum Thema widerwärtig habe ich noch einen ganz netten Absatz hier. Operieren. Viele der anderen Medizinstudenten nutzen die Gelegenheit des Studiums, um jetzt von ihren Eltern weg in die Stadt zu kommen, ja, und dort einfach mal so richtig die Sau rauszulassen. Und Medizinstudenten stehen sowieso in dem Ruf, eine wüste, saufende, krakelnde Horde zu sein. Ist ganz anders heute. Ganz anders heute, ja. Und es ist auch Rauchen an der Tagesordnung, einfach weil es überall, wo die sich bewegen, so in den Kliniken und so, überall gotterbärmlich stinkt. Ja. Und das ist irgendwie so die einzige Chance, dass du das irgendwie so zumindest temporär überdeckst. Also schön im OP-Saal Josef, schön abquarzen. Ja, aber Josef tickt da insgesamt ein bisschen anders. Ja. Er ist… er ist eh schon auf einem vielversprechenden Weg und als einziger Medizinstudent besitzt er auch ein Mikroskop, ja, was irgendwie schon in der Zeit sehr außergewöhnlich ist. Als einziger auf der ganzen Welt? Ja, behaupte ich jetzt einfach mal. Beweist mir das Gegenteil. Prove me wrong. Ja, und bei jeder Gelegenheit legt er irgendwie kleine Stückchen Mensch da auf sein Plättchen und das ist das neue Album von Jürgen, ein kleines Stückchen Mensch. Guckt sich Haare, Muskeln, Augen, alles an. Ja. Das ist auch geil für ein erstes Date. Was? Statt der Briefmarkensammlung darf ich dir meine Menschenreste-Sammlung zeigen. Wie alle angehenden Ärzte muss er auch in der Sezierhalle an Toten üben. Ne? Mhm. Und diese Sezierhalle, also das ist ein ganz furchtbarer, finsterer, grausiger Ort, an dem sich oft Vögel und Ratten um die Reste von verstümmelten Leichen streiten. Der Gestank ist bestialisch und für viele ist genau dieser Teil des Studiums der absolute Horror. Also, aber er findet's total geil. Weiß ich jetzt nicht, ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der das explizit total geil findet, aber ich glaube, er kann das ganz gut ausblenden, ja. Ich wollte gerade sagen, du bist sehr geprägt durch die Karl-Tänzler-Folge, oder? Ja, traumatisiert, möchte ich fast sagen. Du hast gerade so Angst, dass der da in die Richtung wieder abbiegt. Aber es ist schon ein wichtiger Punkt, weil um das irgendwie überhaupt durchstehen zu können, musst du es schaffen, dich emotional davon so ein bisschen abzukoppeln, ja. Ja. Du musst, also das führt oft dazu, dass du eine Abgeklärtheit und einen Humor auch entwickelst, der auf Außenstehende komplett absurd wirken muss. Also ein bisschen wie bei uns. Nee. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Nicht selten sieht man im Krankenhauskeller Fechteinlagen mit abgetrennten Gliedmaßen. Oder auch mal einen Medizinstudenten, der ein paar Innereien mitnimmt, um sie seinen Kommilitonen heimlich in die Rocktasche oder den Spind zu stecken. Also genau wie bei uns. Ja. Ich gebe dir recht. Ich möchte hier niemanden auf dumme Gedanken bringen. Ja. Geile Pranks. Das alles fordert auch sein Tribut. Ja. Oh, es gibt keine Handschuhe oder Schutzbekleidung. Jede noch so kleine Verletzung bei sowas, zum Beispiel an der Hand, ist im Grunde auch schon fast ein Todesurteil. Zwischen der Hand? Naja, wenn du als Arzt, ja, wenn du da an den Leichen rumschneidest und du hast eine offene Wunde an der Hand, dann... Ja, dann hast du halt ein fieses Bakterium, das da irgendwie rumwuselt. Also für den Arzt jetzt oder für den... Für die Leute, die an diesen Leichen rumschneiden, ja. Wenn du das so ohne Handschuhe machst und du hast eine offene Wunde... Das ist jetzt nicht so schwer vorzustellen, oder? Aber kann man denn einfach die Hand abhacken? Nein, ernsthaft? Naja, du musst wahrscheinlich einfach schnell genug sein. Okay, touché. Hast du nie Army of Darkness gesehen? Zwischen 1843 und 1859 sterben allein 41 Studenten, bevor sie den Doktortitel erwerben können. Jetzt schauen wir mal kurz in die Runde, ob die Menschen dankbar sind, dass sie hier zwei. Das finde ich echt bemerkenswert. Ich habe jetzt seit langem adressiert, die ganzen Köpfe gehen nach oben. Halt, Moment, stopp, wir müssen wieder aufpassen. Vor allem von wie vielen Leuten? Ja, von 60. Ja. Joseph hat Glück im Unglück. Eines Tages entdeckt er weiße Pusteln an seiner Hand, was ein untrügliches Zeichen dafür ist, dass er an Pocken erkrankt ist. Eine der meistgefürchteten Krankheiten des 19. Jahrhunderts, ja. Mit einer Sterberate von ungefähr 33%. Hey. Und wer nicht dran stirbt, hat oft halt Narben für sein ganzes Leben, ja. Aber Joseph hat Glück. Da also weiß ich nicht, was schlimmer wäre. Ich schon. Okay. Mein gutes Aussehen. Ich schon. Joseph hat Glück, denn die leichte Pockeninfektion ist schnell wieder ausgeheilt und ihm bleiben wie durch ein Wunder noch nicht mal Narben. Ja. Hm. Aber es hinterlässt eher so ein bisschen seelische Narben bei ihm. Ja. Oh. Und da kommt noch dazu, dass kurz zuvor sein Bruder an einem Hirntumor gestorben ist. Und das ist was, das war damals ja für den Arzt einfach unvorstellbar, dass man das irgendwann mal würde heilen können. Ja. Also, wie konnten die das überhaupt rausfinden, dass es ein Hirntumor war? Wahrscheinlich nach tot alles mal angucken. Bitte, sie haben den aufgeschnitten hinterher. Aber danach. Ja. Weil währenddessen. Ich hoffe es für ihn. Aber das war wieder so eine typische Erklärung mit diese Oldschool Sterbeerklärungen sind nochmal geil. Die Menschen einfach an völlig absurden Dingen gestorben sind. So. Darmverschlingung und sowas. Genau. Ja, genau. Aber also das ist, man konnte sich einfach auch nicht vorstellen, dass man sowas wie Hirntumor irgendwann mal würde heilen können. Ne? Also komplett utopisch. Und dieses Gefühl zusammen mit dieser Pockenerfahrung, das weckt so ein Gefühl der Machtlosigkeit in ihm und treibt Josef wieder so ein bisschen in Richtung Religion. Ethe? Ah, ja. Nee, er überlegt tatsächlich zwischenzeitlich sogar das Studium hinzuwerfen und stattdessen Priester zu werden. Ja, also er ist okay. in so einer Krise irgendwie, ja. Und jetzt ist es sein Vater, der ihn schlussendlich von dieser Idee wieder abbringt und zurück an die Universität drängt. Ja, obwohl der ursprünglich ja gesagt hat, Medizin, so ein Quatsch. Der Quäkervater, genau. 1850 beginnt Joseph dann seine Facharztausbildung und kommt bald als vierter Assistent von John Eric Erickson in den aktiven Krankenhauseinsatz. Als vierter Assistent? Ja, das war ganz üblich, dass so ein Chirurg im Krankenhaus, also wenn es dann welchen gab, dass der irgendwie ganz viele Assistenten unter sich hat. Aber hatte, ja. So ein Assistent ist dann jemand, der früher die Leute festgehalten hat vor dem Äther? Oder was macht der Assistent? Nee, der Assistent, der führt hauptsächlich Aufnahmegespräche mit den Patienten, erstellt Essenspläne und ist dann dabei, wenn es die Patienten hinterher dann die Leichen aufschneiden. So, das ist so der Job von einem Assistenten. Der Erickson ist, obwohl er noch relativ jung ist, der Chefchirurg am University College Hospital. Einmal, weil er natürlich sehr gut ist als Arzt und zum anderen, weil die über ihm einfach alle weggestorben sind, kurz vorher. Praktisch. So. Das ist Karriere durch Tod. Genau. Und der Umgang in dem Krankenhaus, er zieht dann auch in den Personaltrakt vom Krankenhaus und der Umgang in dem Krankenhaus… er zieht da rein. Ja. Also du hast mir gesagt, da stinkt's wie Hölle, das ist ein Bakterienherd und es ist ein widerwärtiger Ort. Ja, auf den Stationen, im Personaltrakt ist es nicht ganz so schlimm, würde ich mal. Da sind ja keine Kranken. Ja, da sind ja die Angestellten. Ja, das ist halt Commitment für den Job. Ja, Philipp. Ja, ich frag nur. Ich will auch auf meine Arbeit schlafen. Nicht. Oh, wenn das dein Chef hört. Auf Lister. Hallo. Auf Lister hat es sehr positive Auswirkungen sogar. Also der taut in dieser Umgebung richtig auf, ja, der einst so schüchterne Lister. Er tritt dann sogar der Medical Society bei und beteiligt sich dort an Diskussionsrunden, um auch so ein bisschen mit seinem Stottern klarzukommen, ja, um da so ein bisschen zu üben. Hilft da auch der Äther? Nee, ich glaube nicht. Ich suche immer noch, wo der Äther ihm im Privatleben hilft. Ich merke schon, ja. Ist mir nichts bekannt, um das mal ein kleiner Spoiler. Okay. Aber er in diesen Diskussionsrunden vertritt er ganz, ganz stark zum Beispiel das Mikroskop, ja, an dem er ja schon sehr, sehr stark selber forscht. Also der Team pro Mikroskop. Genau. Und Team Contra Homöopathie, was ich auch ganz interessant finde. Und er schlägt sich ziemlich wacker in diesen Diskussionsrunden und ist so wacker, dass er schon ein Jahr nach dem Beitritt in diese Medical Society zum Präsidenten gewählt wird. Der Vereinigten Staaten? Sind da auch alle drüber weggestorben? Also, mal eine kurze Zwischenfrage. Homöopathie, ist das nichts, was irgendwie jetzt hier irgendwie was des 20. Jahrhunderts ist? Nee, das ist schon relativ alt. Ist das relativ alt? Ja, das ist schon ein ganz alter Quatsch. Hups. hab ich das laut gesagt? Ich wollte gerade sagen, jetzt ist so gerade die Frage, wie ist der Saal so gespalten in Sachen Homöopathie? Ob so ein ja, nieder mit dem Quatsch, das ist nicht wissenschaftlich, oder, naja, wenn es die Leute wollen, oder ein, das ist schon gut, oder. Ja, ja, ich war da neulich bei so einer Psychotherapeutin, die auch so Hypnose macht und so, und da habe ich auch versehentlich was Negatives über Homöopathie gesagt, und dann waren wir keine so großen Freunde mehr. So. Hm. Naja. Dann kam sie auch mit Nähte an. Während Listers Assistenzzeit kassiert. Hast du Get Out gesehen? Nein. Das ist, solltest du sehen, da geht es nämlich auch viel um Hypnose. Um Hypnose? Ja. Will ich vielleicht gar nicht. Ich habe das noch vor mir. Das ist aber, ja. Während Listers Assistenzzeit grassiert im Krankenhaus eine der vier großen Infektionskrankheiten, die man damals so kennt. Oh, darf ich raten? Ja. Die Pocken. Nein. Die Pest. Nein. Die Masern. Ich weiß nicht, das sind, glaube ich, alles keine, das ist, glaube ich, eine Infektionskrankheit, aber eine sehr spezifische. Das ist doch die Chance, mal das Publikum zu befragen. Hat jemand eine Idee, was es sein könnte? So, du warst schon. Jemand anders. Ich könnte auch was gewinnen. Ich habe hier eine Flasche Club Mate. So. 3, 2, 1, irgendwelche Vorschläge? Nein, betroffenes Schweigen. Scheiße, die meisten sind eingeschlafen. Was machen wir? Ah, dann weck du die doch mal auf. Dann können wir den ganzen Part, dass wir hier live vor Publikum sind, einfach wegschneiden? Es wird weniger peinlich. Das wird super. Okay, gut. Dann. Hast du es jetzt immer noch nicht erraten? Nee. Erysipel. Und ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Ich glaube, die sind ausgerottet worden. Meinst du? Es gibt auch noch andere. Also ich meine, es sind ja, ich habe ja von den vier großen gesprochen. Erysipel? Ja, Erysipel ist die jetzt gerade grassiert. Die anderen sind Hospital. Kann es sein, dass du irreversibel Nein. Oder dass du es verkehrt rumgelesen hast? Nein, manchmal macht meine Autokorrektur auch komische Sachen. Aber ich glaube, es heißt wirklich so. Also das statt beim Nasen Autokorrektur Erysipel. Kannst du bitte nochmal vorlesen, wie das heißt? Ich kann es dir auch zeigen, aber ich kann es dir auch vorlesen. Erysipel. Also wer hat es hier im Raum schon mal gehört? Vielleicht spricht man es auch ganz anders aus. Hat es irgendjemand gehört? Da, hier, der nickt. Ja, der wusste es. Das weiß eigentlich jeder. Oh, jeder weiß es hier drin. Mm. Okay, dann die anderen drei. Glaubt sich keiner? Man spricht aus Erysipel. Nach Erysipel? Sag's halt gleich. Ach Mensch, wenn du das gesagt hättest. Naja, das meine Güte. Ich war jetzt stolz. Boah, Jürgen, peinlich. Ich war jetzt stolz, dass ich nicht ganz weit weg war davon, ja. Ich hätte ja auch Erysipel sagen können oder so, ja. Also ihr habt ja alle den Podcast nicht gehört. Es ist ein besonderer Spaß, wenn der Jürgen was Französisch ausspricht. Ja, das ist immer ein steter Quell der Freude. So, dann sagen wir mal noch die anderen drei großen Infektionskrankheiten. Genau, Hospitalbrand. Das klingt wie ein Schnaps. Das nennt man aber auch Gangrän. Ich weiß nicht, hat das schon mal jemand? Gangrän? Das hat man schon mal gehört. Dann gibt's noch Sepsis. Gangnam-Style. Ja. Okay, der war echt schlecht. Der braucht ein bisschen, aber dann kommt er. Nee, der braucht gar nicht. Da ist alles zu viel. Aber dann gibt's noch Pyämie. Das sind im Grunde die Pyämie. Ach Gott, mit der habe ich auch gute Erinnerungen. Ja, mit der war, glaube ich, in der Tanzschule. Das, Das sind die eitrigen Abszesse. Ja, ja. Oh, das ist jetzt peinlich, dass ich das gesagt habe. Und, ach, schön. Also diese vier Infektionskrankheiten, die man da mal so kennt, die sind jetzt so das eigentliche Problem in den Krankenhäusern. Und Quell steht der Freude. Und steht der Quell der Freude. Nein, die sind das eigentliche Problem in den Krankenhäusern des 19. Jahrhunderts, ja. Denn dann, ich habe gedacht, dass Leute krank sind, wäre ein Problem, aber gut. Nee, das wäre jetzt nicht so schlimm, ja. Wenn die sich nicht im Krankenhaus noch was viel Schlimmeres holen würden, dann wäre alles nicht so schlimm. Ich überlege die ganze Zeit so, und das weißt du vielleicht noch auswendig oder du, wir haben ja eine Folge, wo wir die Geschichte der Toilette quasi erforscht haben. Und es ist ja heutzutage nicht mehr vorstellbar, wie scheiße und beschissen die Geschichte der Toilette ist. Dass halt irgendwie, keine Ahnung, wenn du dir den klassischen französischen Sonnenkönig vorstellst, der ein Fest für 10.000 Mann gefeiert hat, die hatten ein Scheißhaus. So, also der war die ganze Zeit auf dem Klo gehockt und alle anderen im Garten geschissen. So, das war irgendwie der Standard für Jahrzehnte. Ja, ich find's auch schön, oder für Jahrhunderte, Jahrtausende. Wie vornehm du das hier ausdrückst. Wohlan, er kackte. Und wie gewählt. So, nein, aber, und keine Ahnung, also die moderne hygienische Toilette ist ja was, das wissen wir nicht zu schätzen. Doch. Ja, nachdem wir die Folge gehört haben. So. Aber ich frage mich die ganze Zeit, wie die Toilettensituation in der Zeit, welchem Jahr sind wir? Naja, so 1840, 1850. Also das ist alles noch relativ. Das ist die Zeit, in der Leute noch im Klo sterben. Ja, genau, so. Ja, aber auch im Krankenhaus. Ja. Deswegen, eigentlich sterben sie überall. Deswegen steht auch. Das Konzept krank. Könnt ihr mal aufhören zu sterben? Das ist so ein Trend zu sterben. Hört sie mal auf. Ich erkenne ein Muster. Die neue YouTube-Challenge. Das Konzept Krankenhaus steht komplett in der Kritik, ja, weil die Menschen. Ob sich das durchsetzt, dieses Krankenhaus. Ja, das ist echt die Frage, weil die Menschen, die da reingehen, sterben an Krankheiten, die sie zu Hause nie gekriegt hätten. Ach, so. Schön, ja. Das klingt wie ein Woody Allen-Film. Und sehr unseriöse Reiseanbieter. Ganz deutlich wird das Problem an Zahlen, die der schottische Geburtshilfearzt James Young Simpson mal zusammengetragen hat. Von 43 Landarztpatienten, die in einem Jahr mit Doppelamputationen versorgt wurden, sterben 7. Ja, klingt viel, finde ich. Im selben Zeitraum gab es im Edinburgh Royal Infirmary 11 vergleichbare Operationen. Ratet mal, wie viele daran gestorben sind. 11! Fast. Oh. 10. Ach, schon. Ja. Da war ein Spielfeld dabei. Ja. Das ist ja eine Killerquote. Das ist eine Superquote. Das ist fast so eine Quote wie der andere, der bei einer OP drei Leute Edinburgh, erwischt. So Schottland, das, ja. Edinburgh. Hast du dich jetzt gerade über meine Aussprache von Edinburgh lustig gemacht? Edinburgh. Nein, aber das kann ja sein, suchst du Streit? Ja, also tatsächlich schon. Aber ich weiß, du bist verkabelt, du kannst nicht an mich ran. Und ich sitze dazwischen. Die Erysipel-Epidemie an Listers Arbeitsplatz verbreitet sich jedenfalls so schnell, dass trotz Isolierungsmaßnahmen ein Haufen Patienten daran versterben. Aber es gibt durchaus auch Erfolgsgeschichten. Ich überlege gerade, wie die Isolierungsmaßnahmen ausschauen. Legendär, so eine Wand, vorgestellt. Ich frage mich, warum das nicht ausreicht. Ja. Am 27. Juni 1851 ist Lister in der Nachtschicht der Notfallambulanz. Er sitzt gerade bei Kerzenlicht über seinen Aufzeichnungen, als er einen Schrei auf der Straße hört. Er will nach draußen eilen, aber in der Eingangspforte kommt ihm schon ein Polizist entgegen. Im Arm hat er die bewusstlose Julia Sullivan, die augenscheinlich stark im Bauchbereich blutet. Es handelt sich um eine junge Mutter von 8 Kindern und einen traurigen Fall von Trunkenheit und häuslicher Gewalt. Aus einer Schnittwunde im Bauch treten fast 20 Zentimeter Darm aus. Wie kann man denn eine junge Mutter von 8 Kindern sein? Das ist damals Für überhaupt kein anfangen. Problem. Danke. Gern geschehen. Also 20 Zentimeter, das war die eigentliche, ich dachte, daher kommt eine Verwunderung. Nee. Ich bin ein bisschen unsensibel, ja. Ich weiß nicht, ob das schon rausgekommen ist. Also 20 Zentimeter Darm hängen irgendwie da raus, wo sie nicht hingehören, und auch sonst ist die Lage nicht so akut. Ja. Okay. Aber Lister bleibt cool. Er gibt der Frau ein Narkosemittel, ich nehme mal an, es war Äther, wäscht dann mit lauwarmem Wasser den ausgetretenen Darm. Oh ja, das ist garantiert auch mega angenehm. Vergrößert dann die Öffnung mit seinem Skalpell. Welche Öffnung? Na, von wo der rausgekommen ist. Was der vergrößert? Aus dem Bauch. Naja, weil er hat versucht, den da wieder rein zu popeln, und das hat durch die kleine Öffnung nicht funktioniert. Also hat er den ein bisschen auf und dann und schiebt dann quasi den unverletzten Teil des Darms erstmal wieder zurück in den Bauch. Mhm. Es bleibt dann so ein ganz kleines Stück übrig, ja, das auch mit dem Messer Kontakt hatte. Das flickt er feinsäuberlich, bevor er auch das dann zurück in den Bauch schiebt und alles vernäht. Und ohne, dass er das wissen kann, hat er sich hier komplett richtig verhalten. Ne? Hätte er das jetzt nämlich nicht so auf zweimal zurückgeschoben, den Darm, sondern erst irgendwie angefangen, das zu flicken und dann irgendwie zurückzupacken, dann wäre vermutlich irgendwie ein Teil von dem Darm gestorben. Also eine große. Und dann hätte die Patientin wahrscheinlich nicht überlebt. Also er hat instinktiv hat er da komplett richtig gehandelt und hat sich damit eigentlich schon auch er hat sich fast schon einen Namen gemacht mit dieser Aktion. Ja? Also es ist sehr ungewöhnlich, dass er da so gehandelt hat, und es ist sehr ungewöhnlich, dass die Frau mit so einer Verletzung überhaupt überleben konnte. Also Lifehack, Darm immer auf zweimal zurückschieben. Es ist auch relativ ungewöhnlich, mit dieser Verletzung überhaupt anzukommen. Ja, das ist auch ungewöhnlich. Und also mal blöd gesagt, was ist die Alternative? Mein Mann hat mich irgendwie brutalst verletzt, mir hängt der Darm raus. Ich bleib daheim. Die Machete. Schau Netflix. Hast du Machete Kills gesehen? Ich glaube, ja. Da schwingt er sich an so einem Darm dann raus aus dem Fenster. Das ist echt ultra eklig. Ja. Die Frau. Das Niveau. Die Frau hatte tierisch Glück, in jener Nacht an Lister geraten zu sein. Andere Chirurgen hätten womöglich entweder gar nichts unternommen oder einfach mit einer heißen Eisenklinge die Wunde kauterisiert. Also so im Grunde ist das Wunde ausbrennen und sie dann aber offen lassen, damit sie langsam von unten rauf zuheilen kann. Mhm. Wahnsinnig eklig, und dabei sterben eigentlich auch ganz, ganz viele Leute. Und aber ist es den Leuten nicht aufgefallen, dass die Mortalitätsrate da eigentlich ziemlich hoch ist? Ja, doch. So. Na gut, ist schon aufgefallen, aber... Ich sag aber ja, das Konzept ist auch nicht besser. Die Sache, gehst du vor mit, ich mache nichts, was dem Patienten schaden könnte, oder ich versuche halt möglichst viel zu machen, was Gutes sein könnte, und nehme dabei halt irgendwie ein paar Sachen an der Seite mit. Ja. Ja, aber das ist ja natürlich genau der Grund, warum die Leute damals von Chirurgen überhaupt nichts hielten, von Medizin allgemein auch so ein bisschen irgendwie skeptisch waren und Krankenhäuser generell auch irgendwie komplett in Frage gestellt haben, ja. Miss Sullivan jedenfalls übersteht das Ganze, yay, und große Anerkennung für die Leistung Listers, und sogar die Zeitungen schreiben über den Fall. Ja. Oh. Zitat: Diese Operation ist von so enormer Bedeutsamkeit, dass es uns angebracht erscheint, ausführlicher darüber zu berichten, als es für gewöhnlich unsere Art ist. Geil, mal so, auch mal wieder einen Absatz schieben, wo nichts drinsteht. Genau. Der komplette Artikel einfach mal so entstanden. Also so Tipp für Abschlussarbeiten und so, eigentlich das 1:1. Ne? So, jetzt muss ich mal gerade kurz gucken. Ja, ein bisschen können wir noch. Lister hat insgesamt einen sehr wachen Blick für gesellschaftliche Zustände und Zusammenhänge zwischen Arbeitsbedingungen, Lebenswandel und Ernährung zu dem hohen Patientenaufkommen im Krankenhaus. Also er versteht das schon irgendwie, ne, dass das daran liegt, dass alles dreckig ist und alle gefährlich arbeiten, und dass es halt irgendwie deshalb zu so vielen Patienten kommt, die dann auch sterben. Also er hat da schon so eine Ahnung zumindest, auch wenn er nicht genau weiß, wie das alles konkret zusammenhängt. Aber in ihm brodelt insgesamt immer noch dieses Gefühl der Machtlosigkeit. Er sieht Tag aus, Tag ein so viele Menschen, denen er nicht helfen kann. Ja? Menschen mit Tuberkulose zum Beispiel hat man überhaupt... Ah, unser alter Freund, die Tuberkulose, da ist sie wieder. Hat man überhaupt nichts, was man unternehmen kann. Ja? Oder Menschen mit Skorbut, oder Menschen mit Syphilis, oder Menschen mit Hirnhautentzündungen als Symptom von Syphilis, oder. Die nicht heilbaren Patienten werden in den Krankenhäusern in der Regel gar nicht erst aufgenommen, sondern direkt wieder nach Hause geschickt. Und das ist bei hoch ansteckenden Krankheiten wie Tuberkulose auch mega feine Sache. Auch keine so arg gute Idee, weil sie ja zu Hause auch auf engstem Raum mit irgendwie 10 anderen irgendwie in kleinen Wohnungen leben und sich da natürlich sowas dann wahnsinnig schnell ausbreitet. Andere, die behandelt werden, werden oft experimentell behandelt mit Quecksilberbädern und Tabletten, und die werden dann leider auch im Grunde regelrecht zu Tode behandelt. Kurze Frage, heißt Quecksilberbad, dass du eine Badewanne komplett vollfüllst mit Quecksilber? Ich glaube nicht. Ich glaube, da hätten sie relativ schnell gemerkt, dass das nicht gesund ist. Das war ja, aber es ist ja immer eine Frage der Teuer. Das wäre die nächste Frage, wie gewinnst du so viel Quecksilber? Das ist ein typischer Fall, aber das haben nur die Adeligen und Reichen bekommen, so Sonderbehandlungen. Ja. Nein, ich glaube, sie haben einfach so Wunden so ein bisschen gebadet in Quecksilber und wahrscheinlich hoffentlich in irgendwelchen Quecksilber verdünnten Lösungen oder so. Aber insgesamt findet Lister das jetzt wahnsinnig frustrierend. Ja? Er verbringt jetzt jede freie Minute an seinem Mikroskop, und wenn er gerade nicht mikroskopiert, dann zeichnet er das, was er gerade mikroskopiert hat. Ja? Also fertigt dann auch irgendwie Aufzeichnungen und Unterlagen an. Zum Beispiel Tumore, die seine Kollegen gerade frisch irgendwo rausgeschnitten haben. Oder auch mal einen Seestern, den er in einem seiner wenigen kurzen Urlaube aus dem Wasser zieht. Mal mich wie eins von deinen französischen Tumoren. Bei der nächsten großen Infektionswelle in seinem Krankenhaus kommt sein Mikroskop zum Einsatz. Dieses Mal handelt es sich um, bleiben hier nur noch drei. Na, Gangnam-Style. Gangrene. Genau. Ja, oh, wow. Hey. Auf Deutsch etwa. Gut geraten. Auf Deutsch etwa der Wegfressende. Mm. die vermutlich fieseste der vier großen Krankenhausinfektionen. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was eine solche Infektion, also wenn sie so einen Namen hat, mit einem Patienten macht. Haut, Muskeln, Gewebe, alles wird einfach so langsam von außen nach innen irgendwie weggefressen. Während die Betroffenen bei vollem Bewusstsein sind und Höllenqualen erleiden. Also oft geht es dann so bis dann zu den Blutgefäßen und dann klingt auch wie ein Film, verbluten die dann irgendwann. Klingt auch wie ein Film. Mir fällt nicht ein, wie er heißt. Das ist vielleicht an der Stelle auch gar nicht so wichtig. Als Infektionsbetroffenenbeauftragter spült Lister also nicht nur befallenen Wunden mit Quecksilber aus, sondern er schabt auch den Eiter aus und schaut ihn sich in der Vergrößerung genau an. Und warum macht er das? Natürlich, weil er eine konkrete Vermutung hat. Ja. Die landläufige Meinung ist, dass solche Infektionen hauptsächlich der schlechten Luft im Krankenhaus zuzuschreiben sind. Das ist die sogenannte Miasmentheorie. Die wird tatsächlich heute auch noch in der Homöopathie mehr oder weniger so gelehrt. Mhm. Lister nimmt aber an, dass auch innerhalb der Wunden irgendwelche Parasiten etwas damit zu tun haben könnten. Oh, da könnte er recht haben. Ja, und das ist die Theorie, die von den Kontagionisten vertreten wird. Und ich würde sagen, das ist zumindest mal warm. Aber Sekunde, wenn die schlechte Luft dran schuld ist, dann sollte man natürlich noch mehr Rauch im Krankenhaus, oder? Ja, ja, klar, weil Rauch überlagert ja die schlechte Luft und ist damit gesund. Wieder was gelernt. Also wenn wir wollen, könnten wir jetzt an der Stelle vielleicht auch mal kurz, braucht ihr eine Pause? Zigarettenpause. Seid ihr noch wach? Denn dieser Podcast ist gesponsert von der amerikanischen Tabaklobby. Mild und bequemlich. Ich sehe Nicken. Und gesunde Luft. Ich sehe Nicken im Publikum. Ich würde vorschlagen, wir machen um 20 nach, machen wir weiter. Eine kurze Pause, knappe Viertelstunde. Sehr gut. Dann bis gleich. Danke, danke. Okay. Dominik, du machst doch die Moderation. Ja. Meine Damen und Herren, staunen Sie und sehen Sie, wie Dominik uns wieder anmoderiert nach der Pause. Es geht weiter. Danke. Danke für diese Anmoderation. Danke. Persönliches Erfolgserlebnis? Wir haben den einzigen Flyer losgeworden, den wir dabei hatten. Sehr gut. Vielleicht könnt ihr den dann rumgeben oder so. Habt ihr einen Kopierer vielleicht? Nee. Also. Oh, wir müssen uns einen Flyer als Overhead-Folie machen. Ja, das ist die Zukunft. Du kannst ihn ja dann mal draufmalen. Ja, ja. In seinem letzten Studienjahr heimst Lister für seine gewissenhafte Pflichterfüllung und für seine erstaunlichen Forschungsarbeiten jede Menge Preise ein. Goldmedaillen, Stipendien, all so ein Zeug. Das beflügelt auch nochmal das Selbstvertrauen unseres stotternden, schüchternen Jünglings. Aber Sekunde, er hat jetzt festgestellt, was den Kram auslöst, aber was dagegen tun kann, er immer noch nicht so recht, oder? Nee, aber er hat jetzt schon halt viel einfach beobachtet, viel geforscht, viel verzeichnet, viel katalogisiert. Und ein so. Hoch also, auf die Wissenschaft. Genau. Lister wechselt auch nochmal die Assistenzstelle und die Fachrichtung, macht dann nochmal klinische Medizin statt Chirurgie und beendet schlussendlich sein Studium und tritt auf Anraten eines Freundes hin eine Forschungsreise durch Europa an. Beginnend mit einem Besuch bei einem Cousin des großen Robert Liston an der Universität von Edinburgh. Mhm. Der Mann heißt, und jetzt wird es auch wieder schwierig, weil ich überhaupt nicht weiß, wie man den ausspricht. Der heißt Saimi, nennen wir ihn mal Saimi. Und nennen wir ihn mal Dieter. Wir können ihn auch Dieter nennen. Also der Mann heißt Dieter und ist ein jähzorniger, eingebildeter, kleingewachsener Mann, den seine Kollegen, vielleicht nennen wir ihn einfach so. Vielleicht nennen wir ihn einfach Jürgen. Den seine Kollegen auch den Napoleon der Chirurgie nennen. Wow. Nennen wir ihn doch einfach Napoleon. Okay. Darin steckt nämlich auch eine gewisse Wertschätzung, denn der hat einen Ruf als außergewöhnlich guter Operateur. Wie Napoleon auch. Wie Napoleon auch, ja klar. So Schlachtfeldoperation und so, klar. Der hat einmal einem Patienten einen 2 Kilogramm schweren Tumor aus dem Kiefer entfernt, ohne Narkose, ohne nennenswerte Narben und ohne negative Folgen für den Patienten. Aus einem ziemlich großen Loch. Nee. Im Kiefer. Ja, keine Ahnung, der war halt da irgendwie irgendwo dran und dann hat er den relativ gut entfernt. Okay. Da konnte ich keine Details zu finden. Also vielleicht ist es auch nur ein Märchen, ja, aber daher rührt auf jeden Fall auch ein großer Teil. Ich stelle mir gerade so ein bisschen so einen Chirurgenhaushalt vor oder eben einen Arzthaushalt, die wie auf so einem Landschloss so an die Wand präpariert die herausgeschnittenen Teile, so ein Bein und ein Arm und sowas, so an der Plakette an der Wand hängen hat. So ein Blinddarm. Ja. Ja. Kann ich mir auch Blinddarm ist vielleicht ein bisschen kleiner, aber so ein Bein oder so. Stell dir mal vor, du hast einen 2 Kilo Tumor am Kiefer, das zieht dich doch die ganze Zeit nach vorne. Ja. Das ist ja total unpraktisch. Stell dir mal vor, du weißt, dass du dich ohne Narkose also, operieren lassen musst. Sekunde. Also die Aussage gerade, du sagst, stell dir vor, du hast einen Tumor Und dann der Knackpunkt ist aber, das ist ja unpraktisch. Das kann man nicht möchte ich mal so stehen lassen. Ne? Das stört bestimmt beim Suppeessen. Ja. Kurzes Wort vielleicht zu Edinburgh, wo Lister im September 1853 eintrifft. Das ist ein einziges Moloch. Ja. Also Überbevölkerung. Also ganz anders als London. Ganz anders als London. Mhm. Beengter Wohnraum, Schmutz, Krankheiten, Tuberkulose, Kriminalität, das ganze Programm. Schotten. Und noch mehr als in London sind da Leichenräuber unterwegs. Die sind teilweise sogar in Gangs organisiert. Ja. Stichwort Body Snatcher. Warum will man denn eine Leiche klauen? Ja, das ist eine gute Frage. Um sie wieder den Medizinern zu verticken, zum Aufschneiden? Genau. Es ist nämlich offiziell nur erlaubt, an hingerichteten Mördern zu sezieren, also offiziell. Und deswegen gibt es da einen riesen Schwarzmarkt. Ja. Und weil es so viele private Anatomieschulen in Edinburgh gibt, haben die natürlich einen großen Bedarf an diesen Übungsmaterialien. Und das geht sogar so weit, dass die Leute teilweise ihre Verstorbenen mit Tellerminen und Selbstschussanlagen irgendwie verbuddeln. Tellerminen? Ja, damit die halt quasi in Frieden ruhen können, ja, und nicht irgendwie von irgendjemand ausgebuddelt und aufgeschnitten Sekunde, werden. Sekunde, damit jemand in Frieden ruht, packe ich eine Mine drauf. Genau. Was passiert, wenn du die ausbuddelst? Das ist doch klar, ich bringe euch Frieden, brecht ihm die Beine. Ja, das, ja, ist doch ja, genau, aber, das ist doch genauso. Okay, okay. Ja, du kannst. Ich stelle mir das nur so vor, so, ja, irgendwie, da ist das Grab explodiert vom Opa Ludwig. Ja, ich habe da Mine mit reingelegt. Ja, warum? Ich wollte, dass er in Frieden ruht. Ja, und jetzt? Jetzt liegt er überall. Ja, genau. Okay. Du kannst Frieden doch nur mit Gewalt durchsetzen. Das, ah ja, okay. Ich wieder muss was seit langem mal wieder an, das wird hier im Raum niemand kennen, von den Ärzten. Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Ich bin im Raum, ich kenn's. Ich hatte nicht damit gerechnet, deshalb bin ich blutverschmiert. Zum Glück. Man muss sagen, ein Integralhelm, drum ist mir nichts passiert. Ich bin ziemlich irritiert. Also es gibt dann jetzt aber halt auch Leute, die dann gar nicht mal warten, bis Leute überhaupt verbuddelt werden. Ich wollte gerade fragen, ob es dann vielleicht auch so ein Abo gibt, so gib den Opa ab und dafür kriegst du ein neues Handy oder nee, so? Nee, aber es gibt Leute, die halt einfach Leute umbringen, um sie dann als Leichen zu verticken. Also so lukrativ ist dieser Markt. Konsequent zu Ende gedacht. Nee, eigentlich finde ich es viel konsequenter, einfach die Typen, die sagen so, hey, hast du einen Körper für mich? Ja, hast du das Geld? Ja, und dann sie abstechen, weil dann hast du einen Körper und das Geld. Und dann kannst du den Typen nochmal verkaufen. Lifehack. Wahnsinn, merkt ihr das mal, das ist ein riesen Geschäftsmodell. Ja. Ich gehe zur Höhle der Löwen. König der Löwen kann auch gehen, ja. Genau. Schönes Musical. Die Zeiten wandeln sich aber. Als Lister dort ankommt, dürfen nämlich auch schon die Verstorbenen aus den Armenhäusern seziert werden, was jetzt dazu führt, dass es plötzlich Leichen im Überschuss gibt. Ja? Also bis er dann wirklich da ist, ist die Situation nicht mehr ganz so angespannt. Im Tod sind wir alle gleich. Genau. Fakt ist aber, dass Edinburgh einen Ruf als Hochburg der modernen Chirurgie hat. Und den hat es lange Zeit einfach dem organisierten illegalen Leichenhandel zu verdanken. Ja. Danke, Leichenhandel. Und insgesamt ist das aber ein großes Spannungsfeld und das hat auch dazu geführt, dass es einen ziemlich rauen Umgangston unter den Chirurgen gibt, bis hin zu offenen Feindschaften. Und das ist was dem Lister schon störend auffällt, ja, weil der ja so ein schüchterner Jüngling ist, ne, der harmoniebedürftig. Und das ist was ihm missfällt, vor allem, weil, wie haben wir gesagt, nennen wir ihn Napoleon, weil Napoleon einer der größten Streithimmel von allen ist. Mhm. Ja, also der ist jähzornig, der ist irgendwie eher so der Gockel. Eher so der Gockel, genau. Mhm. Und der legt sich auch mit jedem an. Und trotzdem freunden die sich aber an. Also Lister wird so ein bisschen der Schützling von dem. Und er verschiebt dann sogar seine Europareise, um erstmal hier zu bleiben, um möglichst viel von Simi zu lernen. Mhm. Ich frage mich, ob die Herkunft vom Federhandschuh in dem Umfeld vielleicht einfach ein ganzer Arm ist. Dass wenn sich Chirurgen gegeneinander so duellieren wollen oder so, man einfach, ich hab noch einen, Batsch. Nur so ein Gedanke. In einem Brief an seinen Vater schreibt Lister, wenn die Liebe für die Chirurgie der Beweis ist, dass man für diesen Beruf geeignet ist, tauge ich ganz sicher zum Chirurgen. Du kannst dir kaum vorstellen, welche Freude es mir bereitet, in dieser blutigen Schächtereiabteilung der Heilkunst jeden Tag etwas Neues zu lernen. Oh. Das Royal Infirmary in Edinburgh ist wesentlich größer als das University College Hospital in London. Und das bietet Lister sehr viel mehr Möglichkeiten, seinen Wissensdurst zu stillen. Offiziell ist er dort Simis Assistent für besondere Aufgaben, was eigentlich eine Studentenstelle ist. Und das, obwohl Lister ja schon ausgebildeter Arzt ist, aber er hat keine Approbation für Schottland, sondern nur für England. Und von daher passt dann wohl auch ein wieder Hoch ganz gut. Auf die EU. Ja, genau. Moment, ach Großbritannien, was macht ihr doch nur? Es folgen dann schnell ein paar gemeinsame Veröffentlichungen von den beiden und auch große Gegensätze, gegenseitige Wertschätzung. Ah, nette Gegensätze. Ja, wobei sie fachlich gar nicht so gegensätzlich sind. Also sie sind beide eigentlich sehr, sehr fortschrittlich denkende Ärzte und sehr, sehr wissenschaftlich denkende Ärzte und sehr, sehr wissbegierig und neugierig, ja, und treiben Medizin an sich voran. Lister vergöttert seinen Meister sowieso fast schon, ja. Zusammen leisten sie dann aber auch Dinge, die man vorher überhaupt noch nie gesehen hat. Einmal marschiert ein junger Mann ins Krankenhaus mit einem Stich im Hals. Und kommt als alter Mann wieder raus. Hat doch bestimmt noch vor keiner geleistet. Stimmt. Nee, aber hier so eine Stichwunde am Hals ist eigentlich ein Todesurteil, ja. Da, im Grunde, was willst du da machen, ja? Du musst das irgendwie aufschneiden und flicken. Und das ist genau das, was die tun, ja. Also schneiden hier nochmal auf, flicken die Arterie und vor den Augen eines restlos begeisterten Publikums grölen. Zugabe! Zugabe! Okay, dann schneidet man nochmal auf. Und das ist für die Zeit einfach eine Wahnsinnstat, ja. Da hätte so viel schiefgehen können, aber der Patient kommt durch. Ich wollte gerade sagen, die Male, als es schief geht, die waren dann wahrscheinlich auch nicht so in die Historie des Ganzen rein. Die hat man mal vielleicht unter die Sägespäne gekehrt. Naja. Überhaupt blüht Lister in Edinburgh regelrecht auf. Er steigt zum Hauschirurgen auf, was ihn zumindest inoffiziell fast schon auf eine Stufe mit zu mir stellt und ihm dann 23 Assistenten einbringt. 23 Assistenten, das ist ein relativ großes Krankenhaus, ja. Und okay. bald kennt man die beiden auch nur noch als Master und Chief. Also Simi wird Master genannt und Lister Chief. Seine Schüchternheit ist jetzt so gut wie vergessen. Er veranstaltet große Dinner für seine Schützlinge und zieht einmal sogar mit ihnen durch die Stadt, um den Werbeaufsteller eines stadtbekannten Quacksalbers zu klauen und zu verbrennen. Wir sind jetzt irgendwann im Jahr 1854, kurz bevor Florence Nightingale, ihr wisst schon, das ist die Mutter der modernen Krankenpflege, also das muss ich euch vermutlich nicht erzählen, also euch schon, kurz bevor die ihre berühmte Pflegeschule aufmacht und damit im Grunde die Ära von betrunkenen Nachtschwestern beendet, die ihre Räusche in unbelegten Patientenbetten ausschlafen. Also, da ich es ja nicht weiß, also was hat die jetzt quasi pioniert, dass es eine Ausbildung gibt dafür? Ja, genau. Sie hat irgendwie eine ordentliche Ausbildung eingeführt im Grunde. Also und davor durfte Hinz und Kunz, der halt Bock drauf gehabt hat? Naja, davor war es wirklich häufig, dass Nachtschwestern einfach betrunken da irgendwie rumgelegen sind und sich dann in die Betten der, also die unbelegten Betten. Also Sekunde, in die Betten mit den Maden und dem Zeug drin, wofür der Reiniger mehr Geld kriegt als der Chirurg, da legst du dich psoffen rein. Ja, psoffen ist doch wurscht. Und die Patienten, wo kamen die dann hin? Auf den Boden, in die Ecke? Nein, ich sage ja in die Unbelegten. Also so viel Anstand, Anstand hatten sie dann noch, ja. Lister verschiebt jetzt seine Europareise immer weiter. Nicht zuletzt, weil er sich bei einer Bergwanderung den Oberschenkel verletzt, ja, weil er von einem Bein ab. Oh, nur verletzt. Nee, ihn trifft irgendwie so ein herabrollender Stein und er muss dann für mehrere Wochen selber das Krankenbett hüten. Fügen Sie hier einen schlechten Witz über Rolling Stones ein? Der ist erstaunlich gut. Auf den bin ich gar nicht gekommen. Normal schreibe ich solche Gags dann hier immer so an den Rand, aber man kann auch eine spontane Gags nicht aufschreiben. Vielleicht ist das auch grundsätzlich keine so gute Idee mit der Europareise. Stattdessen tritt Joseph alsbald eine neue Stelle als Assistenzchirurg an, für die er auch Vorlesungen an der Universität halten muss. Und 1855 wird er sogar offiziell zum Mitglied im Royal College of Surgeons of Scotland gewählt. Und damit ist er dann auch endlich ein im Norden anerkannter Chirurg. Also er wird dann approbiert und darf dann auch offiziell operieren. Im September behandelt er alleine seinen ersten eigenen Patienten und kassiert dafür sein erstes eigenes Honorar. Hurra, jetzt mit 28 Jahren ist er endlich Arzt. Der ist aber gescheit spät dran, ne? Da ist er wahrscheinlich. Ja, oder? Mit 28? Er hätte schon ein paar Jahre. Für die Zeit und die Umstände, die er bis jetzt hatte mit der fehlenden Approbation. Er hat ein paar Jahre vergeudet, ja. Auch das Kunststudium, so hätte er sich sparen können. Ach, das ist alles gut für die eigene Entwicklung, genau. Persönlichkeit. Aber was braucht man jetzt als Arzt? Patienten. Ja, aber gescheit kranke Patienten. Heute wäre es eine Praxis. Früher war es eher so ein Behandlungszimmer im eigenen Haus. Ja, jetzt braucht er erstmal ein eigenes Haus. Aber wo kriegst du es her, wenn du Zeit deines Lebens noch nie Kohle verdient hast? Du klaust eins. Nein. Heiraten. Ach, so naheliegend. Du musst heiraten, ja. Die Mitgriff zu Simis Tochter Agnes, ja, in die er sich verguckt hat, die ist ziemlich üppig. Und selbst Josephs Vater lässt sich finanziell nicht lumpen bei der Hochzeit. Und das, obwohl Agnes eigentlich der falschen Religion angehört. Sekunde, was heißt jetzt, die ist recht üppig? Die Mitgift. Ah, okay. Die Neros. Ich hatte nämlich jetzt erst verstanden, du redest wie die Frau und ich so. Die Mitgift. Also, okay. Er hat sich jetzt in die Tochter von seinem Lehrmeister verguckt, ja. Die beiden heiraten und obwohl sie eigentlich als Nicht-Quäkerin nicht akzeptiert ist von der Familie. Ja, komm. Und Joseph sogar austritt von den Quäkern, um sie heiraten zu können. Okay. Trotzdem kriegt er den Segen seines Vaters und Segen heißt in dem Fall auch großzügige finanzielle Unterstützung. Ah. Und damit kann er sich dann ein Haus kaufen mit einem eigenen Behandlungszimmer. Und jetzt kann er eigentlich als Arzt so richtig durchstarten. Und ich glaube tatsächlich, dass die beiden auch aus Liebe geheiratet haben. Ne? Also das klingt jetzt hier so, als wäre das rein finanzielle Interessen. Ja, es fügt sich alles. Perfekt. Es fügt sich alles. Auf der Hochzeitsreise, nun doch endlich dann auch durch Europa, entdeckt Lister seine Liebe zu Reptilien wieder. Er beginnt wieder eifrig, Frösche zu sammeln, zu sezieren und zu mikroskopieren. Was man auf Hochzeitsreisen halt so macht. Ja. Was man halt so macht. Er schnippelt auch gezielt an Organen von lebenden Exemplaren herum, um herauszufinden, wie die Organismen darauf reagieren. Ja? Das ist ein bisschen gemein. Naja, alles für die Forschung halt. Ne? Da, im Namen der Wissenschaft kann man schon viele komische Dinge tun. Er ist festen Willens herauszufinden, wie Entzündungen funktionieren. Und hauptsächlich auch dem Umstand auf den Grund zu gehen, warum manche Wunden septisch werden und andere nicht. Also das ist so eine Beobachtung, die man damals gemacht hat und die man sich nicht so richtig hundertprozentig erklären kann. Ja? Ah, okay. Irgendwas muss das ja auch mit den Infektionskrankheiten zu tun haben, die es natürlich auch am Royal Infirmary genauso gibt wie damals in London. Also man ist sich immer noch nicht so recht so sicher, wo der Kram herkommt eigentlich. Na, es gibt diese zwei großen Theorien. Ne? Ja. Aber so richtig wissen kann man es nicht. Grundsätzlich beobachtet man halt, ja, und man stellt fest, es gibt so zwei Arten von Wundheilung. Ja, es gibt die primäre Wundheilung, da wachsen die Wundränder relativ glatt und ohne Eiter und Entzündungen einfach schön zusammen. Und es gibt die sekundäre Heilung, bei der es eher so, also die gibt es eher so bei so großen, klaffenden Wunden, die dann von unten herauf verheilen, was aber auch heißt, dass die halt lange offen sind. Ja. Und wenn sie lange offen sind, dann haben sie auch relativ große Chance, sich zu infizieren. Eine weitere wichtige Beobachtung ist, dass es bei geschlossenen Brüchen so gut wie nie zu Infektionen kommt. Und daraus schlussfolgert man, dass es ja irgendwas mit der Luft zu tun haben muss. Ne? Logisch. Also wenn der Bruch zu ist, kann die Luft nichts ausrichten und deswegen kann sich nicht infizieren. Ja, ja. Also es ist erstaunlich logisch eigentlich. Ja. Was man macht, ist, dass man offene Wunden dann einfach mit Rinderdärmen irgendwie luftdicht, möglichst luftdicht verschließt und hofft, dass drunter einfach kein Eiter und nichts bildet. So, ja. Ne? Klappt halt meistens nicht. Aber die Menge an Rinderdärmen her. Und wie funktioniert das in der Praxis? Also man wird quasi, also die machen dann ein Schleifchen drumherum mit. Naja, das wird dann da so irgendwie drüber gespannt und dann halt festgezogen. Keine Ahnung. So ein Darm ist doch, da kann man auch schön Knoten reinmachen wahrscheinlich. Das ist ja widerwärtig. Die machen den schon sauber vorher. Das ist trotzdem widerwärtig. Sagen wir und kommen aus Nürnberg. Die Welt kriegt ein Bratwurst statt. Und worin steckt da die Bratwurst? Mhm. Im Darm. Aber nicht in Rinderdarm. Nein. Ja, aber das ist ja schon ein bisschen Unterschied, ob du eine offene Wunde damit abdeckst oder ob du das ob da Hack reinpackst. Ach, weiß nicht, ob das so ein großer Unterschied ist. Naja, es gibt ja auch noch andere Ärzte. Dazu gehört Simi zum Beispiel, der bevorzugt es, Wunden zuzunähen. Ja, und das sogar schon mit Drainage, also auch schon relativ fortschrittlich. Wieder andere legen feuchte. Was ist eine Drainage genau? Das ist ein wunderschönes fränkisches Wort, finde ich. Drainage. Also ein fränkisch auszusprechendes Wort. Naja, das ist halt ein Röhrchen, damit da halt irgendwie die Wundflüssigkeit, Wundsekret irgendwie abfließen kann. So alles, was sich da irgendwie bildet und dann, das kann dann irgendwie rausfließen. Okay. Drainage. Drainage. Zum Trockenlegen. To drain ist ja so ein Abfluss. Okay. Andere hingegen legen feuchte Verbände. Wieder andere wässern die Wunden. Feuchte Verbände. Was? Ist das die neue Sitcom, oder? Das ist die Melodie von Küssen verboten von den Ärzten. Ah. Von den Prinzen. Ah, jetzt. Ah, von den, ja, nee, die Ärzte. Das kennt hier, glaube ich, echt keiner mehr. Wer kennt die Ärzte? Also die Band? Ja. Okay, das sind so 60-70%. Ja. Wer kennt die Prinzen noch? Ja, oh, doch erstaunlich viele. Oh, so viele. Bin begeistert. Krass. Mal schauen. Ja. Gott, ich hatte von den CDs. Das muss dir nicht peinlich sein. Darf dir aber peinlich sein. Ja, ach. Also es gibt auch so den Ansatz, Wunden quasi am laufenden Band zu wässern, was medizinisch insofern cool ist, weil du alles, was irgendwie sich in so einer Wunde bildet, sofort ausspülst. Das ist ein bisschen wie Watercooling im PC-Bereich. Ja, aber Sekunde, genau. Aber natürlich jede Menge Mist, wenn du dreckiges Wasser hast, reinspülst. Das auch und es ist insgesamt halt wahnsinnig aufwendig und teuer. Ja. Also die ganze Zeit da irgendwie das Wasser. Das wird beim Watercooling beim PC. Ja. Drauf zu kippen. Ja. Und was aber das größere Problem ist, ist, dass die Ärzteschaft sich nicht darauf einigen kann, ob man kaltes oder warmes Wasser braucht. Kochendes natürlich, immer. Aber das hilft alles nichts, denn im Grunde weiß keiner, warum und wie genau Infektionen entstehen. Und selbst Lister, der an seinen Fröschen rumschnippelt, kann diesem Geheimnis nicht auf den Grund gehen. Was ihn aber nicht davon abhält, weiter zu froschen. Ich habe mich hier vertippt froschen. Und fand's dann mega witzig. Mega lustig, ja. Der Saal kocht. Da steht auch Hihihi in Klammern. Das Publikum bebt. Allein in den ersten 3 Jahren seiner Ehe veröffentlicht er 15 Aufsätze über das Wesen von Entzündungen. Ja, also nochmal, die tollen... Die haben aus Liebe geheiratet, ja. Die Flitterwochen, ja. Die Dramatik der Flitterwochen setzt sich fort. So, Schatz, ich möchte einen weiteren Aufsatz Wollen wir nicht mal Kinder verfassen. Und dann... Nein, ich muss zu den Fröschen. Für diese Arbeiten wird Lister schon zu Beginn seiner Chirurgenkarriere von der renommierten Royal Society geehrt. Das ist so die gelehrten Gesellschaft der Wissenschaftspflege, nennt sich das. Hm. Also das ist irgendwie ganz große, also das sind die ganz großen Namen drin, ja. Und damit ist auch Listers Name in einer Reihe zu nennen, einerseits mit dem seines Vaters, der da auch schon geehrt wurde für das Mikroskop. Immer gut. Aber auch mit Charles Darwin und Sir Isaac Newton, also die ganz Großen. Durch die Unterstützung mehrerer seiner alten Lehrmeister wird Joseph Lister schließlich eine Professur in Glasgow angeboten. Und Glasgow ist jetzt mit 400.000 Einwohnern noch größer als Edinburgh. Es ist noch dreckiger. Es ist die Glasgow war wirklich ziemlich dreckig, so was ich so im Kopf habe. Es ist die zweite Stadt im Empire. Naja, ich meine, je mehr Leute, desto größer potenzieren sich die ganzen Probleme, ne, die wir in den anderen großen Städten schon hatten. Das ist allgemein so das Problem. Je mehr Menschen, desto größer sind die Probleme. Ja. Dort gibt er einen Kurs über systematische Chirurgie und der gehört schnell zu den Bestbesuchten im ganzen Land. Ja, weil er jetzt nicht so dieses angestaubte Wissen, das so die anderen irgendwie immer wieder neu predigen, rausbringt, sondern er schneidet live Leute auf. Naja, er geht da hin und erst einmal renoviert er diesen Saal, ja, streicht ihn frisch an, dann bringt er seine ganzen eigenen Präparate mit und bringt da halt jede Menge frischen Schwung und frisches Wissen rein. Und das finden die Studenten natürlich cool. Ja. Also er ist da schnell auch der beliebteste Professor und die Vorlesungssäle sind irgendwie proppe voll. Mach den Saal sauber, raucht alle, los. Und was die Studenten natürlich auch da finden, ist, wenn er mal hin und wieder einfach auch einen Witz reißt, ja. Zum Beispiel am liebsten über Homöopathie. Ich weiß nicht, warum ich das immer wieder betone. Seine Studenten sind es auch, die sich dann dafür einsetzen, dass er neben der Professur auch eine Stelle am Krankenhaus dort bekommt, auch wieder in Royal Infirmary. Und das ist gar nicht so leicht, denn eigentlich ist das überhaupt kein Lehrkrankenhaus. Also die haben das ja gar nicht so gern, dass da dann die ganze Zeit Studenten irgendwie durch ein- und aussammeln. Genau. Naja. Sondern denen geht es einfach darum. Hey, und die Studenten hatten da was zu sagen. Das ist doch keine Zeit, wo ein Student was zu sagen hat. Nein, aber die Studenten haben sich dann trotzdem alle zusammengetan und haben dann irgendwie, ich glaube, 150 Studenten irgendwie zusammen einen Brief irgendwie verfasst und es hat dann auch relativ lange gedauert. Jeder ein Wort geschrieben? Immer abwechselnd. Ja, genau. So wie diese Sinnlos-Postkarten, wo jeder mal ein Wort schreibt und man reicht sie rum und dann schickt man sie ab. Genau. So. Kennst du das nicht? Nee. Das war so ein Ding, so wenn man irgendwo in der Gruppe wegfährt oder sowas, man adressiert dann irgendjemanden, den man kennt, wo man denkt, ach, der schreibt mir eine Postkarte und dann schreibst du ein Wort hin und dann reicht es weiter und dann irgendwann kommt sie bei dir wieder vorbei, du schreibst wieder ein Wort und bis die Karte voll ist. Ich glaube, Postkarten kennen die Leute. Also, ist egal, auf welchem Weg, aber es ist auf jeden Fall dauert. Da habe ich mich neulich echt ganz schön blamiert. Es gibt doch die, also tatsächlich so Apps und so, wo du quasi Karten bestellen Apps, kannst. Echt? Nein, also nein, Apps. Doch. Ich bin mir bewusst, es gibt Apps. Ja. Aber ist dir bewusst, dass du wirklich so Postkarte-App, ja. Weil ich jemanden dafür gelobt habe, was er für eine geile Schrift hat, dass man die so gut lesen kann. Und dabei war das halt vom Computer. Das war echt total peinlich. Dominik, du warst alt. Ja, ich weiß. Ja, und vor allem, wenn du überlegst, es gab es ja schon in den 2000ern mit der MMS. Also ja, als sehr Quatsch. Gut. Nein, aber es gibt ja so Apps, die dann wirklich darin resultiert, dass dem anderen eine wirkliche Postkarte geschickt wird. Ja. Und da gab es auch, das gab es schon via MMS. Da gab es das auch schon. Ja. Dass da wirklich auch eine Postkarte hinten rauskam. Wie viele MMS habt ihr je verschickt? Ja, schaubar. Ich glaube eine. Ich auch eine. Was, das war genau diese Postkarte. Ja. MMS war eine. Wenn du eine SMS verschickt hast und ein Video dazu getan hast. Ja, also das war eine. Da war das doch schon eine MMS. Das war dann 3,50 €, die du irgendwie rausgeballert hast. Das war eine Totgeburt von Anfang an, dieses ganze Konzept. Ja, vor allem. Ja. Naja. Also, Opa erzählt schlimme Dinge vom Krieg. 1851 tritt Lister dort jetzt seine Stelle als Chirurg an. Mhm. Und mit fast 600 Betten ist das Krankenhaus nochmal doppelt so groß wie das letzte. Doppelt so gefährlich. Genau, wie das letzte, an dem er gearbeitet hat. Große Stadt, große Industrie, großes Krankenhaus. Große Krankheiten. Ist genau das, was du sagst, ne? Unsagbare Zustände auf den Stationen. Eiter, soweit das Auge reicht. Das Eiterschwimmbad. Zitat von Listers Hauschirurgen. Da fast jede Wunde übel riechenden Eiter absonderte, hielten wir es damals für ganz selbstverständlich, mit der gründlichen Reinigung von Händen und Instrumenten abzuwarten, bis alle Wunden untersucht und alle Verbände gewechselt waren. Das lohnt sich nicht. Das solltet ihr euch vielleicht notieren. Lähmendes Entsetzen. Obwohl Lister sich jetzt, schön, anders als die meisten seiner Zunft, ziemlich aufopfernd auch um die armen Patienten kümmert. Ja, also für viele andere war das einfach ein Geschäft. Ja, und wer keine Kohle hatte, wurde auch nicht anständig behandelt. Ja, also wie heute. Für ihn war aber wirklich auch das Wohl des Menschen. So, da kommt seine Religion halt durch. Ja, stand schon das Wohl des Menschen im Vordergrund. Und nicht, dass der Frösche. Nee, nicht, dass der Frösche. Wie viele Witze hast du eigentlich noch irgendwo drin, wo Quäker, Quaker und Frösche miteinander irgendwie verbunden werden? Soll ich dir jetzt schon den Spaß verderben und das sagen? Nein. Ist doch gar nicht so schlimm. Es waren noch nur zwei oder so. Ja. Jetzt hast du mich voll rausgebracht. Yes! Also, er verbringt ziemlich viel Zeit damit und ziemlich großen Aufwand, sich um seine Patienten zu kümmern. Mhm. Und trotzdem auch noch relativ viel Zeit, um zu Hause fieberhaft weiter zu forschen. Ja. Er veröffentlicht Untersuchungen zum Thema Entzündungen und Blutgerinnung und dann findet er auch, ich weiß nicht wo, aber noch die Zeit, sogar neue Operationsgeräte irgendwie sich auszudenken und patentieren zu lassen. Also irgendwie neue Messer und so. Mhm. Ja. Und trotzdem ist er, also das alles kann seinen Frust, den wir vorhin schon hatten, und das Gefühl der Machtlosigkeit nicht irgendwie lindern. Ich brauche ein größeres Messer. Denn es ist jetzt schon klar, dass er eigentlich einer der besten Chirurgen seiner Zeit ist, ja. Und er gibt sich unfassbar viel Mühe und trotzdem sterben ihm andauernd Menschen unter den blutverkrusteten Fingern weg. Was bilden die sich ein? Und dann verliert er 1864 auch noch seine Mutter an Erysipel. Ungefähr in dieser Zeit macht ein französischer Mikrobiologe eine folgenreiche Entdeckung. Ein Typ namens Louis Pasteur. Der Schlingel. Der Schlingel. Das ist doch der, der mal Milch immer abkocht persönlich. Der findet nämlich raus, dass beim Alkoholgärungsprozess manchmal Milchsäure und Fäulnis entsteht, was den Alkohol dann ungenießbar werden lässt. Denn der hat ursprünglich gar nicht mit Milch rum experimentiert, sondern mit Alkohol. Mm, okay. Und unter dem Mikroskop entdeckt er dann auch so stäbchenförmige Gestalten, die da irgendwie am Werk sind. Gestalten. Und was er da zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, das sind Bakterien. Ja? Aber er ist so der Erste, der so einer der großen Fragen, die damals heiß diskutiert wird in der Wissenschaft, auf den Grund geht. Wieso? Nee, die große Frage tatsächlich ist, kann Leben unter Alltagsbedingungen spontan entstehen? Ah. Also die haben ja oft so die Vorstellung davon, dass so Infektionen oder Bakterien, wenn sie dann irgendwie entdecken, dass das einfach irgendwo herkommt, so dass es plötzlich da ist. Yeah. So. Ah. Und sie haben, was ihnen völlig fehlt, ist das so der Zusammenhang, ja. Dass das Zeug eigentlich überall rumfliegt. Genau, und dass es halt irgendwie auch mit Verunreinigung und so weiter zu tun hat. Ja. Dafür haben die überhaupt kein Gespür. Und das ist jetzt so der Erste, der dem irgendwie so langsam auf die Schliche kommt. Das finde ich aber tatsächlich eine total spannende Betrachtung, weil das für mich so eine Selbstverständlichkeit ist, dass man da auch erstmal drauf kommt zu sagen, also so, dass man du aus dem Blickwinkel das ja eigentlich auch betrachten musst, so ein, ja, wo kommt das eigentlich her, das Zeug? Ja, ist doch überall. Ja, wissen wir aber noch nicht. Ja, genau. Das ist genau das, was du vorhin gesagt hast, so in den 20 Jahren lacht man drüber, wenn man es heute gemacht hat. Total, total. So. Pasteur kommt auch zu einigen Erkenntnissen über Mikroorganismen, Keime und Sterilität und der veröffentlicht dann Studien, die wiederum Lister in die Hände fallen und der kriegt das in die Finger und der ist sofort hellauf begeistert. Feuer und Flamme. Ja. Mit den Thesen und Experimenten von Pasteur kann er plötzlich so viele Probleme erklären, gegen die er seit Jahren ankämpft. Ja. Und die wichtigste Erkenntnis für ihn ist, dass nicht die Luft selbst für die Infektion verantwortlich sind, sondern die darin enthaltenen Mikroorganismen oder auch die jetzt nicht nur in der Luft enthalten sind, sondern halt die Mikroorganismen. Ja. Und damit ist die Miasmentheorie für ihn als falsch belegt eigentlich und die Kontagionisten, die haben recht. Was ist jetzt Miasmen gewesen mit der Luftübertragung? Naja, dass die Luft an sich quasi das Problem ist. Okay, ich erinnere mich nicht, dass du Miasmen vorher gesagt hast, deswegen. Das kannst du dir dann nächste Woche im Podcast nochmal anhören. Ja. So, was kannst du jetzt mit diesem Wissen anfangen? Ja, irgendwo an die Kirchentür nageln. Hände waschen. Naja, ganz so weit sind wir noch nicht. Laut Pasteur gibt es drei Möglichkeiten, um grundsätzlich gegen Keime vorzugehen. Abkochen. Alkohol. Ist eine davon. Filtrieren ist die andere davon. Bei Alkohol an sich reicht ja noch nicht, weil da hat er ja das entdeckt. Ja. Ah. Aber du kannst filtrieren, erhitzen oder du kannst Antiseptika zur Behandlung einsetzen. Und für Wunden scheiden 1 und 2 leider aus. Ja. Also du kannst Wunden schlecht, also du kannst auch erhitzen, aber das haben wir ja vorhin schon gelernt, dass das auch nicht so wahnsinnig viel bringt manchmal. Und er konzentriert sich jetzt also auf das Dritte. Ja. Zitat, als ich Pasteurs Aufsatz las, sagte ich mir, so wie wir Läuse auf dem Kopf eines Kindes zerstören können, indem wir ein Gift applizieren, das keine Verletzung der Kopfhaut hervorruft, muss es auch eine Möglichkeit geben, die Wunde eines Patienten mit gifthaltigen Mitteln zu behandeln, die alle Bakterien töten, ohne das empfindliche Gewebe zu schädigen. So, das war so seine Schlussfolgerung aus dem Guter Vorsatz erstmal. Guter Vorsatz. Jetzt ist die Idee des Desinfizierens nicht ganz neu. Ja, also man könnte jetzt meinen, er kommt zum ersten Mal drauf, dass man Dinge desinfiziert so damit. Aber es gab es ja mit dem Quecksilber vorher auch schon. So, wenn man festgestellt hat, dass so eine Wunde entzündet ist, dann hat man ja auch schon die ausgebadet. Was jetzt aber komplett neu ist, ist die Betrachtung, dass man diese Desinfektion anwenden muss, bevor Dinge sich entzünden. So, bisher hat man angenommen, Entzündung und Eiter gehören irgendwie zum Heilungsprozess dazu. Ah, ja. Und er kommt jetzt langsam auf dem Ganzen auf die Schliche, insofern, dass er feststellt, was ein komplizierter Satz. Ja. Also er stellt jetzt fest, dass man Wunden desinfizieren muss, bevor es zu einer Entzündung kommt. Und das ist völlig neu und völlig aberwitzig. Ja. Mhm. Freudig über diese Erleuchtung macht Lister jetzt ein Riesenfass auf mit diesem Thema. Ja, was könnte man auf diese Wunde kippen, um so einen antiseptischen Effekt zu erreichen? Probieren wir mal alles durch. Das Milch, ist jetzt, Butter, Mehl, das ist jetzt Apfel, so sein Zucker. Ansatz, ja. Aber viel hat man ja schon probiert, auch in der Vergangenheit, nur halt zu spät. Ja. Alkohol, Salpetersäure, irgendwie alles. Ja. Ja. Und er macht jetzt eine groß angelegte Versuchsreihe, wo er zum Beispiel mit Kaliumpermagnat anfängt. Das kennt man als? Kaliumpermagnat. Auch, ja. Als Blitzlichtpulver. Also das aus der Fotografie. Und stellt fest relativ schnell, dass man damit den Eiter nicht stoppen kann. Dann macht er weiter mit Carbolsäure, kennt man auch als Phenol, das bis dato oft zur Imprägnierung von Bahnschienen, zur Konservierung von Nahrungsmitteln und als Deodorant eingesetzt wurde. Und was gut ist für die Bahnschiene, ist auch gut für meine Wunden. Ich finde es auch immer so geil, wie man auf solche Ideen kommt. So, das ist das, was ich immer. Ich frage mich halt auch mit dem Blitzpulver, weshalb ist denn das sein erster Gedanke? Ich habe keine Ahnung, ja, warum man da drauf kommt, dann das zu verwenden. Aber sicherlich hat er irgendeine total logische Erklärung dafür gehabt. Ja. Und obwohl er auch jetzt mit dem Phenol oder der Carbolsäure einige Fehlschläge bei seinen ersten Versuchen hat, beschließt er, diese Versuchsreihe trotzdem fortzusetzen. Weiter, los! Und zwar hauptsächlich mal an offenen Brüchen. Denn offene Brüche. Die sind spannend. Genau. Das sind so die Verletzungen mit dem größten Infektionsrisiko. Und sie enden eigentlich fast immer mit einer Amputation. Falls seine Theorie stimmen sollte, kann er genau diese Amputation aber mit Carbolsäure jetzt verhindern. So. Aha. Das ist so seine These. Und da kommt ihm jetzt das Schicksal in die Quere, denn kurz darauf kommt der 11-jährige James Greenlees zu ihm ins Krankenhaus, der unsanft Kontakt mit einem Pferdewagen gehabt hatte. Und es hat 3 Stunden gedauert, ihn unter diesem Pferdewagen vorzuziehen und ins Krankenhaus zu bringen. Das ist ziemlich viel Zeit, ja. Entsprechend sieht er aus. Und das ist ziemlich viel Zeit, in der auch ziemlich viel Dreck in so einen offenen Schienbeinbruch. Und ich glaube auch so ein Pferdewagen und so eine Straße ist auch nicht der geilste Ort. Nee, und ja genau, da willst du keinen offenen Schienbeinbruch haben, ja. Und das ist jetzt aber genau das, was er braucht für seine Versuche. Und er schreitet auch sofort ans Werk, betäubt den Jungen mit Chloroform diesmal und beginnt dann, die Wunde mit Carbolsäure auszuwaschen. Ist Chloroform schon ein Ding inzwischen? Ja, es hat sich weiterentwickelt. Ja. Nach der Behandlung legt er dann noch so einen karbolgetränkten Verband auf die Wunde und da oben drauf noch eine Zinnplatte, damit sich die Säure nicht verflüchtigt. Ja. Okay. Über 3 Tage hinweg nimmt er alle paar Stunden dann diese Platte ab und gießt wieder so frische Säure über diesen Verband und schaut sich auch immer ganz genau den Heilungsverlauf an und stellt fest, tatsächlich, es bildet sich kein Eiter. Ja. Es gibt ein paar Hautrötungen, die er dann aber auch ganz gut in den Griff kriegt, als er anfängt, dieses Phenol oder diese Carbolsäure mit Wasser erst zu mischen und später dann mit Olivenöl. Also er verdünnt das Ganze dann. Und ja, was soll ich sagen? Er hat Erfolg. Die Wunde schließt sich. Und 6 Wochen und 2 Tage später marschiert James Greenlees auf seinen eigenen Beinen wieder aus dem Krankenhaus. Und zack, sofort in den nächsten Pferdewagen. Ja. Joseph ist begeistert. Ja, also das von sowas, sich selbst. Ja, von natürlich. Ja. Sowas hat die Medizinwelt noch nicht gesehen. Ja. Ja. Er setzt seine Testreihe bei allen sich bietenden Gelegenheiten fort. 8 von 10 Fälle, die er mit Carbolsäure behandelt, kommen ohne Infektion geheilt wieder aus dem Krankenhaus. Der 9. Fall... Da ist eine Urlaubsvertretung für ihn am Werk und deshalb, da wird nicht ganz sorgfältig desinfiziert. Also die endet in der Amputation, aber zumindest überlebt der Patient. Und also nur der 10. stirbt. Unfassbare Quoten ja, im Vergleich vom Anfang. 1 von 10. Das ist ziemlich umgedreht, ich wollte gerade sagen. Was für ein Erfolg. Ja. Jetzt ist er komplett on fire. Ja. Er beginnt Carbolsäure auch bei Operationen von Abszessen einzusetzen und auch hier mit durchschlagendem Erfolg. Wo Listen Jahre zuvor den Chirurgen durch Anästhesie neue Welten eröffnet hat, schickt Lister sich jetzt an, der Welt sehr viel komplexere Operationen zu ermöglichen, ja, was bislang halt oft gescheut wurde. Also ich habe vorhin gesagt, sie haben dann angefangen, alles zu operieren, stimmt nicht ganz. So richtig große und komplizierte Operationen haben sie trotzdem gescheut, weil sie wussten, okay, wenn wir den lange offen haben, verblutet so, dann stirbt der Eitert und naja. Monatelang experimentiert er jetzt an allen möglichen Wunden, Rissen und Quetschungen herum. Ja, und nach 2 Jahren dieser Forschung und wirklich unzähligen Erfolgen wendet er sich an die Lancet, das ist das medizinische Fachblatt in der Zeit, wo dann 1867 sein 5-teiliger Aufsatz über Carbolsäure erscheint. Und das ist, ich meine, das sind keine Behauptungen, ne? Der hat wahnsinnige Zahlen, um das zu belegen. Denn in der ganzen Zeit, in der er jetzt experimentiert hat, gab es im Grunde keinen Fall von Gangrän oder Pyrmie. Ja? What? Und von diesem ganzen anderen ekligen Gar Zeug. Keinen mehr. Naja, in seiner Station halt. Ne? Ja, trotzdem. Wo er das jetzt eingesetzt hat. Gar keinen mehr. Also das ist fast vollständig aus dem berüchtigten Glasgow Royal Infirmary verschwunden. Also es ist wirklich unglaublich eigentlich. Ja. Okay. Da ist auch wenig Raum für Zweifel, so falls jetzt jemand hier skeptisch ist. Schauen wir mal. Nee, pass auf, jetzt kommt so eine Sache wie, ja, der hat hier örtlichen Leichenhändler angeheuert, einfach die Leute mit Infektionen um die Ecke zu bringen und damit sind die nicht mehr in der Statistik aufgetaucht. Ah, nein. So, nachhelfen bei der Statistik. So krass wird's nicht. Also, mitten in dem Ganzen kommt jetzt eine Hiobsbotschaft für ihn, ja, so aus heiterem Himmel. Seine Schwester hat einen Knoten in der Brust entdeckt. Und zwei Ärzte haben sich aufgrund des Infektionsrisikos bereits gegen eine Mastektomie ausgesprochen. Und ja, was sind Ärzte, ne? Aber einer davon war Listers höchstwert geschätzter Schwiegervater. Oh. Ja, und auf dessen Meinung gibt er natürlich schon Schmerz. Ja. Aber er ist trotzdem so überzeugt von seiner Carbolsäure, dass er erst zu seinem Schwiegervater fährt, um mit ihm das nochmal zu besprechen und sich quasi so ein bisschen den Segen abzuholen. Mhm. Und dann kurz darauf auf seinem Esszimmertisch zum Besteck greift, also zum Operationsbesteck. Und natürlich im Esszimmer, weil er will ja nicht seiner Schwester ja die Gefahr von dem Krankenhaus zumuten. Also ja. Er holt sie zu sich nach Hause und operiert sie dort. Im Esszimmer? Im Esszimmer. Ah ja. Na, da hat man einen Tisch, da ist meist gutes Licht. Das Besteck liegt auch schon da. Eigentlich, Besteck ist auch da. Bietet sich ganz gut an. Ja. Okay. Er nimmt dir jetzt, man kann rauchen. Er nimmt dir jetzt die Brust und die Lymphknoten ab. Und behandelt die Wunde mit einer ganz raffinierten Carbolsäure-Gase-Verbandstechnik, die er irgendwie in den Monaten zuvor entwickelt hat. Und tatsächlich überlebt seine Schwester ohne nennenswerte Komplikationen. Also auch kompletter Wahnsinn. Ja. Okay. Sie stirbt dann leider 3 Jahre später an Leberkrebs. Nein, man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Ja. Und da kann auch nicht mal er was dran ausrichten. Ja, doof. Ich finde es tatsächlich bemerkenswert. Also ich meine, so ein Tumor im Kopf, das ist ja noch offensichtlich, aber dass sie halt hier Brustkrebs schon als tödlich identifiziert haben, weil sie sind ja trotzdem hier Mitte des 19. Jahrhunderts. Naja gut, ich glaube, das ist halt genau dieses, wenn du ein Knötchen entdeckst und dann stirbst du halt irgendwann später und das sind dann große Gewebe, die sich gebildet haben über den Krebs, das siehst du ja auch einfach. Ja, also hätte ich nicht gedacht, weil ich meine, ihm ist ja klar, dass wenn man das nicht operiert, dass es halt tödlich ist. So, das hätte ich jetzt zeitlich nicht gedacht, dass man das Mitte des 19. Jahrhunderts schon. Ja, du musst auch überlegen, das ist ja Familie von einem Arzt auch noch, wo ja, sowas aber ein Thema ist. Wir haben ja gerade lang und breit über den Stand der Ärzte zu der Zeit diskutiert. So. Ja, aber Krebs war dann schon auch irgendwie erkannt, glaube ich, so im Großen und Ganzen. Knötchen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ein schönes Wort. Jedes Knötchen, ein Tötchen. Der war spontan, den habe ich hier nicht stehen. Oh. Listers Verfahren wird jetzt zunehmend in der Öffentlichkeit aufgenommen und diskutiert. Und er tritt sich natürlich, wie soll es anders sein, einige Hater ein. Ja, die halt dann, Hater. Er tritt sich einige Hater ein. Das ist echt sehr schön formuliert. Die natürlich jetzt gar nicht so sehr an seiner Methode zweifeln, aber die halt einfach ihre eigenen Methoden als überlegen ansehen. Ja. Und es entbrennt ein richtig so ein öffentlichkeitswirksamer Schlagabtausch zwischen ihm und einigen anderen. Oh. Und der wird hauptsächlich in diesen in der Kolumne von dieser medizinischen Fachzeitung irgendwie geführt. Und das kränkt ihn. Also er, der wirklich sehr… Dass es Widerspruch gibt. Naja, also er hat ja erkannt, ja, was jetzt die großen Vorteile sind. Und er hat es ja seiner Meinung nach auch belegt. Und er, der immer im Wohle des Patienten denkt und sich halt einen kompletten Bein ausreißt für die Leute, so er ist plötzlich in so einem Schlachtfeld der Egos und Eitelkeiten. Er reißt sich ein Bein raus beim Ausreißen von Beinen. Eiter und Eitelkeiten liegen nahe beieinander, habe ich gestimmt. Ganz praktisch haben viele Mediziner mit Listers Methoden zu kämpfen. Also ich meine, es gibt dann schon auch welche, die das ausprobieren, aber sie kriegen es einfach nicht hin. Also keiner kann annähernd so gute Ergebnisse reproduzieren wie er. Einerseits, weil seine Verfahren relativ kompliziert sind und andererseits, weil er andauernd seine Verfahren auch verändert und weiterentwickelt. Also, wir erinnern uns. Vor nicht allzu langer Zeit waren Chirurgen nicht viel mehr als schnell arbeitende Menschenmetzger ohne eine medizinische Ausbildung und solchen Leuten die Keimtheorie und Bakterien zu verklickern, das ist ungefähr so, als würdest du versuchen, in dem Kindergarten Stephen Hawkings Bücher vorzulesen. Ja. Also werde ich mal testen demnächst. Ja, danke für die Inspiration. Und das ist so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Also da ist einfach komplettes Unverständnis bei vielen Leuten, obwohl es eigentlich jetzt so für uns rational denkende Menschen so offensichtlich ist. Ja. Nachdem jetzt Sumi 1869, kurz nach dem Tod seiner Frau, einen Schlaganfall erleidet, kehren Agnes und Joseph nach Edinburgh zurück, um sich dort um ihn zu kümmern. Praktisch, denn dort wird gerade eine Professorenstelle frei, nämlich die von dem Schwiegervater mit dem Schlaganfall, die Lister dann auch nur zu gerne annimmt. Aber es gibt trotzdem immer noch viel öffentliche Ablehnung seiner Carbolsäure-Methode. Keiner schafft es auch nur annähernd, solche Ergebnisse zu erzielen. Weil viele einfach nicht gründlich genug sind. Sie verdünnen die Säure nicht, die Patienten erleiden Carbolsäurevergiftung, was sich dann hauptsächlich in grünem Pipi irgendwie äußert. Und also die anderen pfuschen quasi bei der Anwendung und sagen dann, ja, taugt doch alles nichts. Taugt ja nichts. Funktioniert. Ah, ja. 1869 stirbt Lister Senior im Alter von 88 Jahren. Und mit seinem Vater hat er sich eigentlich gerade jetzt in der Zeit, wo er so öffentlich in der Kritik stand, auch regelmäßig per Brief irgendwie ausgetauscht. Mhm. Also sein Vater war eine ganz wichtige Stütze für ihn. Und er hat ihn ja eh schon immer unterstützt, ja, aber das war ihm jetzt halt in den letzten Monaten irgendwie, war das viel wichtiger noch als in den ganzen Jahren zuvor. Und kurz darauf stirbt auch Simi. Also er muss jetzt zwei schwere Schläge hinnehmen innerhalb sehr kurzer Zeit. Das führt dazu, dass er sich noch mehr in die Arbeit stürzt, wenn es überhaupt geht. Ja. Sein Plan ist jetzt, wenn schon... Dann hat er eigentlich Kinder in die Welt gesetzt? Nee. Also tatsächlich stand in meinen Aufzeichnungen nichts davon, nee, aber nee. Sein Plan ist jetzt, wenn schon die alten Chirurgen für seine Lehren nicht empfänglich sind, so kann er doch zumindest die Jungen mit diesem Wissen irgendwie in die Welt schicken. Ja. Als Professor beherrscht er einst mega schüchterne Lister, aber jetzt ist er irgendwie komplett in seinem Element. Ja. Also als Professor beherrscht er den Vorlesungssaal wie kaum ein Zweiter in der Zeit. Und er schafft es, Wissen so anschaulich und praktisch zu vermitteln, dass seine Studenten restlos begeistert sind. Ja. Wo sie in anderen Vorlesungen einschlafen, prügeln die sich da, um überhaupt einen Platz in den Vorlesungssälen zu bekommen. Ja. Ganz nebenbei lehrt er nicht nur Medizin, sondern auch wissenschaftliches Denken. Denn ganz oft lernen seine Studenten an einem Tag etwas, das am nächsten Tag schon wieder verbessert hat. Ja, jetzt nicht veraltet, sondern er ist tatsächlich einer der wenigen Menschen in der Zeit, die ihre eigenen Thesen dann auch wieder hinterfragen und verändern, ja, und anpassen und neue Erkenntnisse irgendwie einarbeiten und nicht einfach sich jahrzehntelang auf einmal gelerntes Wissen irgendwie berufen. Lustigerweise missbrauchen genau das seine Gegner auch als Argument gegen ihn. Mhm. Ja, also die sagen, du hast gestern noch was komplett anderes gesagt. Ja. Genau, das kann ja nichts taugen, wenn du selber dauernd irgendwie das Zeug verändern musst. So. Im Infirmatory können seine Schüler tagtäglich beobachten, dass die Antisepsis-Methode von Lister auch kein Hirngespinst ist. Ja? Also er zeigt ganz praktisch, wie es funktioniert und dass es funktioniert. Und das führt dazu, dass jetzt über die Monate und Jahre nach und nach immer mehr überzeugte Listerianer in die Medizinwelt hinausziehen. Die Listerianer. Und sich das auch so langsam werden die dann zur maßgeblichen Stimme in der Chirurgenwelt. Mhm. Es dauert lange, aber es ist schon so, dass sich seine Erkenntnisse dann auch durchsetzen irgendwann. Aber er ruht sich nicht auf seinen Erfolgen aus. Er hat nämlich jetzt schon ein neues Problem ausgemacht, wo er fieberhaft an der Lösung arbeitet. Und zwar, dass jetzt kommt irgendwas Derbes? Nein. Oh. Und zwar, dass auch Operationsfäden immer wieder zu Infektionen führen. Ja. Was hat man damals genommen überhaupt? Fäden, ich glaube Garen hauptsächlich halt irgendwie so, ne, dass man auch irgendwie zum Nähen verwendet hat. Und das hat man dann immer so ein bisschen rausstehen lassen, dass man das auch dann irgendwann irgendwie rausziehen kann. Aber das hat oft auch gerade halt dann von außen Infektionen irgendwie begünstigt. Und er fängt jetzt an, mit Seidenfäden und Tiergedärmen zu experimentieren, die sich dann quasi auch auflösen sogar in den Wunden, also die man drin lassen kann. Und weil sie sich zu schnell auflösen, fängt er dann auch an, irgendwie mit verschiedenen Säuren das noch irgendwie zu behandeln und zu imprägnieren quasi, damit die da wirklich, er schafft es am Ende, so einen Faden zu produzieren, der genau lange genug hält, bis es zusammengewachsen ist, aber sich dann eben relativ schnell auflöst. Und Seidenfaden löst sich auf? Ich glaube, es ist ein Tier, also irgendwie aus Därmen macht er einen Faden, mit dem aber das dann funktioniert. Ist es nicht eigentlich eine Sache, also wenn ich jetzt überlege, so Blinddarm und so, wenn bei mir rauskam, da hatte ich ja so fröhliche Plastifäden, die mussten auch richtig gezogen werden und so. Echt? Ja. Also ich hatte mal so einen Milzriss, das wurde in so ein Netz irgendwie auf stimmt. Und das hat sich selber aufgelöst. Also das gibt's schon heute auch. Ah ja, also vielleicht nimmt man das dann wirklich nur so bei internen Sachen oder so, wo du sagst, da kommst du von außen nicht schön ran. Ja, ich glaube, wenn es so komplett äußerlich ist, da gibt dann schon, wobei heute nimmt man Klammern, glaube ich, bei vielen Dingen auch. Ja. Da kenne ich jetzt auch den aktuellen Stand der Medizin nicht im Detail. Ja. Ich wünschte, wir hätten Experten, die wir fragen können. Keine Ahnung, was wir da machen. Also im Grunde, ich frage mich. Kannst du mal in die Runde fragen, wer schon mal einen Blinddarm rausgenommen hat? Ich frage mich, was der Typ eigentlich nicht kann. So, ja. Also er macht jetzt hier ein neues Fass auf und findet wahnsinnig schnell auch eine Lösung. Ich meine, gut, es müssen ein paar Pferde und Hunde dran glauben, ja, bis er die Lösung dafür hat, aber okay. Irgendein Tod muss irgendwer sterben für die Medizin. Vor allem die Hunde und die Pferde. Ja, genau. Im Deutsch-Französischen Krieg beauftragen ihn dann beide Seiten damit, Leitfäden für die Behandlung von Verletzten zu erstellen. Du beziehst dich auf die Jahre 1870 und 1871? Ja. Dominik. Alter, Pause, was ist denn los? Das ist das Einzige, was ich weiß. Ich weiß auch, dass Deutschland und Frankreich im Deutsch-Französischen Krieg hauptsächlich gegeneinander... Und das Elsass ist hin und her gegangen. Ja. Aber also finde ich spannend, dass in England wird er lange angezweifelt, aber auf dem Kontinent beauftragen die dann sogar die Kontrahenten in einem Krieg dann beide, um wirklich sich optimal um ihre Verletzten kümmern zu können. Also die sind auf dem Kontinent sowieso sehr viel empfänglicher für diese Antisepsis-Thematik als auf der Insel. Denn in Halle und in Kopenhagen und überall finden sich relativ schnell begeisterte Anhänger. Warum ausgerechnet in Halle? Weil das eine der ersten Krankenhäuser war, die dann auch irgendwie angefangen haben, das so zu praktizieren wie er. Okay, reiner Zufall. Ich verstehe. Also, wie gesagt, Großbritannien dauert es zwar, aber die Richtung ist klar, es schlägt sich so langsam in Richtung pro Lister. Lister ist jetzt nach Simis Ableben trotz aller Diskussion der renommierteste Chirurg im Land, zumindest in Schottland, aber vermutlich auch im ganzen Königreich. Kein Wunder also, dass Queen Victoria ihn am 4. September 1871 mit der Kutsche abholen lässt, um einen Abszess in der königlichen Achsel zu begutachten. Die königliche Achsel? Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt zum Beispiel, können es da mal schauen, bitte, ist es ein Muttermal oder? Und Lister kommt nicht mit leeren Händen. Im Gepäck hat er seine neueste Erfindung, das Carbol Spray. Mit dem Spray erhofft er sich, dass er die Luft Fußballer auf dem Platz direkt behandeln kann, sodass sie weiterspielen können. Der testet es an der Königin von England. Ja. Der Eier, der Mann. So, habe ich noch nie ausprobiert, aber wenn ich hier bei der Queen von England bin, kann ich das ja mal probieren. Naja, das macht auch Eindruck, wenn er hier mit seinem großen... Ja, aber wenn es halt nicht funktioniert, ist er ein wenig peinlich, gell? Pumpsprühapparat kommt. Ich glaube auch, dass ihm ordentlich die Pumpe geht, als er das dann ausprobiert, aber... Das Ende vom Lied ist, er schneidet ihr den Abszess raus, also er nebelt vorher den ganzen Raum den ein. Den würde ich behalten, das wäre ein schönes Souvenir. Er nebelt vorher den ganzen Raum mit dem Spray ein, in der Hoffnung, dass er eben alles keimfrei bekommt und dann auch nicht so viel Carbolsäure auf die Wunde selber applizieren muss, weil das auch immer wieder zu Hautrötung und so weiter führt. Ja, okay. Aber es stellt sich dann später raus, da ist Robert Koch hauptsächlich beteiligt, dass das Quatsch ist, also dass das nicht funktioniert und dann hinterfragt sich Lister ein weiteres Mal und schafft dieses Spray auch dann einfach wieder ab. Also er kann auch sich eingestehen, wenn er irgendwo falsch liegt und sich dann entsprechend anpassen. Also, den Abszess schneidet er erfolgreich raus und das ist natürlich nochmal was, was ganz viel Wasser auf die Mühlen der Listerianer bringt. Ne? Also die Ärzte im ganzen Königreich sind jetzt auf seiner Seite. Sie kommen zur Besinnung. Lister geht dann auch auf Europa-Tournee und fängt jetzt an, diese Kunde über die Keime und Bakterien und so weiter in die ganze Welt hinauszutragen. Er hat früher in den kleinen Clubs aufgeschnitten, jetzt... geht auf die großen Bühnen der Welt und stellt Könige auf. Genau. Auch Pasteur wird auf Lister aufmerksam in dem Zuge und die beiden fangen an, sich Briefe zu schreiben. Und ich würde schon fast sagen, dass die auch Freunde werden. Ja? Also zumindest gibt es eine große gegenseitige Wertschätzung. Treffen die sich mal oder bleiben sie Brieffreunde? Nein, sie treffen sich und zwar lädt Pasteur Lister dann später zu seinem 70. Geburtstag ein. Oh. Und da treffen sie sich dann. Oh. Das finde ich auch ganz schön. Es gibt nur abgekochte Milch. Der Erfolg spricht sich über die Grenzen Europas hinaus herum. In Amerika wird allerdings die Methodik Listers in vielen Krankenhäusern verboten. Verboten? Ja. Naja, da ist man ja auch manchmal ein wenig fortschrittsfeindlich. So. Aber halt aus Prinzip. Aus Prinzip. Okay. Ja. Naja, so wie die Engländer vorhin gesagt haben, es ist ein Yankee-Trick. Ja. Mhm. Ich glaube, sowas geben die Amerikaner im Zweifelsfall auch zurück. Das ist aber jetzt kein Problem für Lister, denn er fährt einfach dann rüber und fängt an, sich dort den Mund über Keime und Desinfektion fusselig zu reden. Ja. Er wird eingeladen auf die Weltausstellung in Philadelphia 1876. Zwar von einem Kritiker von ihm, was er später rausfindet. Ja, eigentlich bringt er ihn dahin, um ihn vorzuführen und um ihn so ein bisschen in der Öffentlichkeit lächerlich zu machen. Mm. Es gibt auch wahnsinnig viel Gegenwind bei dem öffentlichen Vortrag. Also da sammeln sich dann schon auch Ärzte, die ihn dann ganz scharf kritisieren. Aber das bremst ihn nicht. Also er tourt dann durch die USA und überzeugt Arzt um Arzt und so langsam wandelt sich auch in Amerika die Stimmung. Gibt es eigentlich noch Weltausstellungen? Und wenn nein, warum nicht mehr? Ich glaube, tatsächlich, die gibt's nicht mehr. Und warum? Es gibt das Internet. Okay. Und Reisen sind halt einfacher geworden, oder? So. Ich habe keine Ahnung, warum es keine Weltausstellung mehr gibt. Ja. Also, er wandelt diese Schmähtournee oder diese als Schmähtournee angedachte Reise in einen kleinen Kabul-Siegeszug. Kabul-Siegeszug. Nach seiner Heimkehr erhält Joseph nach einigem Hin und Her wieder schlussendlich eine Professur in London am King's College. Gesponsert von den Carbol-Produzenten Großbritanniens. Ja, nee. Aber wieder setzen sich halt wahnsinnig viele Fürsprecher für ihn ein. Ja, eigentlich solltet ihr die nicht bekommen, weil da wieder, ihr wisst ja, schwierige Leute an schwierigen Positionen sind. Aber die sterben dann auch wieder? Nee, aber die lassen sich dann auch im Zweifelsfall durch den öffentlichen Druck halt umstimmen. Und schweren Herzens nimmt er die Stelle dann auch an. Also es fällt ihm schwer, seine Studenten, die ihn so anhimmeln, irgendwie zurückzulassen. No. Und er hat ein bisschen Angst, dass dann auch wieder großer Gegenwind zu erwarten ist, ne, in der Hauptstadt London. Aber er bringt eine Liste an Forderungen mit, also dass er quasi an der Uni lehren darf, was er für richtig hält und dass ihm da keiner reinredet. Und die akzeptiert es auch und deswegen kehrt er dann mit mittlerweile 50 Jahren zurück in die Hauptstadt. Der ist erst 50? Der ist erst 50. Boah. Lister schlendert noch ein letztes Mal durch seine Royal Infirmary, das man nun wirklich nicht mehr als Todeshaus bezeichnen kann. Also er hat so wahnsinnig viel erreicht und jetzt, wenn er dann in London quasi Ähnliches erreicht, so dann hat er es im Grunde geschafft, so dann ist es geklärt. Von hier ab wird sein Leben eigentlich auch fast langweilig. Ja? Ehrungen über Ehrungen, Verdienstorden, Doktorwürden, noch mehr Ehrungen. 1895 wird er dann als erster Chirurg Präsident der Royal Society und 1897 erhebt ihn die Queen in den Adelsstand. Mhm. Er ist dann Baron Lister of Lyme Regis. Und selbst bei König Edward darf er dann nochmal ran, kurz vor dessen Krönung, zumindest als Berater bei einer Blinddarm-OP. Es gibt einige Berge und Gletscher, die nach ihm benannt sind und sogar ein Bakterium. Sonst haben wir immer Asteroiden, das finde ich spannend. Stimmt. Diesmal sind es Berge, Gletscher und Bakterien. Die Carbolsäure. Aber wie schön auch, sowas enorm Großes und sowas enorm Kleines im Repertoire zu haben. Stimmt. Die Carbolsäure wird in den folgenden Jahren das Hype-Produkt schlechthin auf der ganzen Welt. Ja. Jetzt, wo langsam auch der Pöbel checkt, was es mit den Keimen auf sich hat, steigt überall das Bedürfnis nach Sauberkeit. Jetzt frage ich euch. Produziert man das Zeug und wie kriegt man das in der Menge her, wie man es braucht? Oh, das ist eine gute Frage. Weiß ich nicht. Jetzt frage ich euch, kanntet ihr den Namen Lister schon mal? Nee. Habt ihr den schon mal gehört irgendwo? Ich glaube nicht. Mhm. Aber das ist doch eine Frage für das Publikum. Wer kannte den Namen schon vorher? Ist der in euren Büchern? Streber. Sonst jemand? Niemand? Nein, aber habt ihr Listerine schon mal gehört? Ja. Ja, siehst du? Ja. Hat das etwa damit zu tun? Witzigerweise hat es einen Arzt erfunden, der in Listers Vortrag in Philadelphia saß. Also das ist nach ihm benannt, aber quasi das ist aus dem Publikum heraus entstanden, wo er hingeflogen ist, um sich kritisieren zu lassen. So, und da ist jemand dann draufgekommen, eigentlich ist da vielleicht doch was dahinter. Und der hat dann angefangen, das erst als Antiseptikum irgendwie zu vermarkten und später wird es dann zur antibakteriellen Mundspülung. Finde ich spannend. Ach, wirklich? Und auch aus diesem Publikum heraus ist im Grunde der Pharma-Riese Johnson & Johnson entstanden. Auch da saßen die beteiligten Ärzte in diesem Publikum. Und die hießen beide zufällig Johnson. Ist heute ein mega Konzern. Ja, hat auch da seinen Anfang genommen. Die haben sich gegründet, weil sie diesen Vortrag gehört haben. Naja, es hat da sein, wie das dann genau ging, weiß ich nicht, aber es hat da auf jeden Fall seinen Anfang genommen. Die saßen dann noch bei einer Flasche Äther zusammen und haben irgendwie beschlossen, irgendwie, hey, eigentlich können wir noch ein bisschen verklopfen und dann. Joseph Lister stirbt gut 20 Jahre nach dem Tod seiner Frau Agnes während eines Italienurlaubs. Also die Frau ist während des Italienurlaubs gestorben. Er stirbt an einem kalten Wintermorgen im Februar 1912 im Alter von 85 Jahren. Auf seinem Nachttisch liegt ein angefangener Aufsatz über Eiterbildung. Oh. Den liest er oder wollte er den noch schreiben? Nein, den hat er noch angefangen. Ah, okay. Das finde ich so bemerkenswert, dass Antikum er quasi, dass er auf seinem Sterbebett noch einen Aufsatz über Eiter anfängt. Das finde ich. Was man halt so macht. So, jetzt habe ich keine Zettel mehr. Ja. Es deutet stark darauf hin, dass wir durch sind. Ja. Nein, den Rest habe ich mir einfach gemerkt. Ja. Nee, dann also erzähl doch mal weiter. Jetzt geht's noch eine Stunde weiter. Nee, sehr jetzt. Gut. Ja, so. Das wäre normalerweise mit Publikum der Moment, wo wir frenetischen Applaus kriegen, aber ich glaube, es wird schwierig. Meine Damen und Herren, heute für Sie Dominik, Jürgen und der Philipp. Vielen Dank, dass ihr hier wart, dass ihr gelauscht habt. Hört rein, sagt es Leuten, die ihr nicht mögt, weiter. Sagt es Leuten, die ihr mögt, weiter. Und bis vielleicht einmal wieder. Und immer schön Hände waschen. Das war so schlimmes Fishing for Compliments. Ja. Wir haben es nötig. Danke. Das war Aach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Also vielen Dank für eure Zeit. Ich habe was mitgenommen, ich hoffe ihr auch, wenn es nur ein bisschen Spaß war. Was ganz cool wäre, ich habe es ja eingangs gesagt, wenn wir noch ein Foto machen könnten. Also wer immer mag, einfach ein bisschen nach vorne kommen, weil dann machen wir hier ein Gruppenselfie, das wir dann auch ins Internet stellen, weil wir sind nämlich ganz stolz, dass wir bei euch auftreten durften. Danke dafür. Ja, auch dir danke. Ja, vielen Dank, sehr cool. Und ja, dann machen wir mal.